Hallo Maha. Ja, hallo Hackbeat. Grüß dich, willkommen zum Genusscast. Ja. Heute ist Dienstag, der 21.07.2015. Das ist die Folge 7 und heute genießen wir wieder was Festes. Genau, nämlich Schinken. Schinken, genau. Du hast einiges an Schinken besorgt. Genau, ich habe einiges an Schinken besorgt, allerdings, weil es so viel gibt. Also das ist ja Wahnsinn im KDW, wie viel Schinken es gibt. Also wir haben wieder im KDW eingekauft, also ich habe eingekauft dort heute, weil es einfach die einfachste Möglichkeit ist, alles Mögliche zu bekommen. Und es gibt so viel, dass ich von vornherein einschränken musste. Ich habe mich also dort vertrauensvoll an die Schinkenfachverkäuferin gewandt, eine Frau Lehmann aus Berlin, die mir schon von der äußeren Erscheinung sehr kompetent erschien und die sich dann auch als sehr kompetent entpuppte und mich wirklich sehr gut beraten hat. Und dann habe ich auch gleich mit ihr besprochen, wie grenzen wir das ein. Und da sind wir gleich übereingekommen. Also wir nehmen nur rohe Schinken, also keine gekochten, bis auf eine Ausnahme, die musste sein, nehmen nur Schwein, weil auch der meiste Schinken vom Schwein kommt. Und dann habe ich so ein bisschen eher weniger geräucherte, weil halt die Geräucherten den Geschmack kaputt machen. Genau. Ich habe allerdings doch 3 Geräucherte dabei, dann doch genommen, weil die einfach sein müssen. Und beziehungsweise bei dem einen bin ich nicht sicher, ob der vielleicht auch geräuchert ist. Da müssen wir nochmal sehen. Also 3 bewusst Geräucherte. Auch im Vergleich. Und ich würde fast sagen, die machen wir aus verschiedenen Gründen dann doch eher am Anfang. Okay. Dann trinken wir einen Schluck Wein und essen was von unserem guten Brot mit der Salzbutter. Und dann haben wir für den Geschmack vielleicht so wieder neutralisiert, dass wir dann die anderen Schinkensorten machen. Der Grund, so vorzugehen, ist darin zu suchen, dass natürlich die edelsten Schinkensorten nicht geräuchert sind. Ja. Und die würde ich ungern am Anfang machen. Klar. Also bei den Edelsorten, die sollten dann auch irgendwie zum Schluss kommen. Das passt auch geografisch besser, weil natürlich die edelsten Sorten auch aus bestimmten Gegenden kommen. Also sie kommen nicht zum Schluss. Der teuerste kommt etwa in der Mitte und dann geht es wieder etwas runter, aber wenig runter. Also es ist dann trotzdem, sind das immer noch dann richtig gute Sorten bis zum Schluss. Also deshalb, um die Dramaturgie hier aufrechtzuerhalten, müssen wir halt doch die Geräucherten am Anfang machen. Die sind nämlich meistens nicht so gut, aber ich habe halt wirklich auch besondere Geräucherte dabei. Und wie gesagt, Ausreißer, einen Schinken nicht vom Schwein, einen Schinken Speck, also Speck haben wir auch ausgelassen, aber bei den Tirolern das ist halt so wichtig und so traditionell. Und das ist eigentlich, der heißt zwar Schinkenspeck, aber wie wir dann auch sehen werden, ist es dann doch auch Schinken. Und von daher habe ich mich da hinreißen lassen, dann eben Ausreißer zu machen. Und ja, also ich habe bestimmte Sachen ausgelassen. Ich habe Belgien ausgelassen, weil der traditionelle Ardenner-Schinken eben geräuchert ist. Den wollte ich dann doch nicht noch mehr Geräucherten haben. Und so, und ich habe die aromatisierten mit einer einzigen Ausnahme, weil der auch besonders traditionell ist, also auch wieder ein Ausreißer, die aromatisierten alle rausgelassen, da gibt es so viele und auch so schöne. Ach, also ich war, als ich das sah, habe ich richtig gesagt, wie schade ist das denn jetzt? Ne? Also Bayonner-Schinken in Pfeffer oder auch korsischer Schinken im Pfeffermantel und so. Das sind also Sachen, die hätte man auch noch machen können. Aber allein, wenn du an der Schinkentheke bist und guckst, was du für Auswahl hast an aromatisierten Schinkensorten, da hätten wir nur Bayonner-Schinken machen können. Ja. Ne? Weil alleine irgendwie 8 Sorten Bayonner-Schinken mit verschiedenen Aromatisierungen da ist. Also wo soll das ein Ende haben? Oder bei italienischen Schinken aromatisiert. Ja, das da ist eine ganze Theke voll mit aromatisierten Schinken. Ja, dann können wir, also hätten wir sagen können, nur italienische Schinken. Hätten wir natürlich auch machen können. Aber ich denke, man muss am Anfang einen Überblick haben. Wir könnten über Schinken bestimmt etliche Podcasts machen. Das ist wirklich, ich habe auch nur echten Schinken genommen, also sogenannten Hinterschinken. Wir kommen ja gleich auf das Wort Schinken. Es gibt auch noch unechten Schinken, nämlich Schulter. Lachsschinken. Lachsschinken gibt's. Genau, und das sind halt keine echten Schinken. Genau. Da gibt es noch Formfleisch. Formfleisch, und so, genau. Das fällt sowieso weg. Das habe ich jeweils weggelassen. Ja. Obwohl natürlich wir einen Schinken dabei haben, der ist vom echten Hinterteil so teuer, dass die Fachverkäuferin gesagt hat zu mir, nehmen Sie den Vorderschinken von der Schulter, der schmeckt genauso. Mhm. Und meinte sie, und das wäre also vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach besser. Aber ich habe gesagt, nix da, wir bleiben beim Hinterschinken. Dann gibt es auch Sachen, die ich nicht bekommen habe. Also zum Beispiel den Presunto de Chaves aus Portugal, der ja auch sehr berühmt ist. Ja. Den hatten sie irgendwie nicht, weiß ich nicht, vielleicht. Ne? Und den Prosciut aus Kroatien, den gab es leider auch nicht. Also da müssen wir drauf verzichten. Aber der Prosciut ist ja im Prinzip ähnlich dem Serrano-Schinken. Ja. Also ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist, aber es ist ja von der Machart. Machart, ja. Mit. Ich habe auch verschiedene Reifestufen. Ja. Da muss ich gleich noch meine Fotos konsultieren. Das war nämlich so kompliziert, dass ich dann, also die Fachverkäuferin, Frau Lehmann, hat mir alles erklärt. Aber ich habe dann einfach die Hinweise in der Auslage fotografiert, ja. Weil hätte ich alles mitschreiben müssen. Das ist dann doch irgendwie auch im Stehen da an der Theke nicht so richtig das, was man machen will. Okay, wir haben natürlich auch heute ein paar Warnhinweise. Ja. Schinken enthält Fett. Ja. Schinken ist teilweise, wenn es geräuchert ist, also ja, Räucherware kann unter Umständen auch zu Allergien oder zu erhöhtem Krebsrisiko führen. Gepökelter Schinken ist mit Salz gepökelt, mit Pökelsalz, genau. Also gegebenenfalls auch erhöhte Salzdosis. Ja. Schinken ist nichts für Vegetarier, denn das dafür versteht sich ja fast von selbst. Es gibt auch vegetarischen Schinken, wie ich schon gesehen habe. Naja, den habe ich, da habe ich nicht. Sowas ist natürlich dann beim KDW möglicherweise schwierig. Ja. Kriegst du ja erst in so Öko-Spezialläden, ne, die da damit was machen. Ja. Aber jetzt von sprachwissenschaftlich betrachtet, da bist du ja eigentlich auch der Richtige dafür. Schinken, kannst du mal erklären? Oh. Da habe ich gleich geguckt, wo das Wort Schinken herkommt. Also das ist natürlich genau dieser hintere Teil des Schweins. Genau. Ne? Deshalb ist Vorderschinken schon praktisch schon Quatsch, weil es natürlich echter Schinken nur Hinterteil. Schinken genau. Ist das Hinterteil. Genau. Also Etymologie des Wortes, da muss ich jetzt erstmal das Grimmsche Wörterbuch konsultieren. Das habe ich nicht vorbereitet. Das war Schinken einfach so ein, naja, das ist halt so ein Allerweltswort, über das man nicht viel nachdenkt. Das sollte man natürlich immer, über die Wörter nachdenken, insbesondere als Sprachwissenschaftler. Mhm. Aber in diesem Fall war ich so konzentriert auf den Einkauf, dass ich halt mich nicht also gekümmert habe. Man merkt halt, dass auch echter Schinken sozusagen vom Hinterteil kommen muss, weil es gibt ja auch das deutsche Sprichwort, setz dich mal auf deinen Schinken, also genau. Setz dich mal auf deinen Hintern. Mhm. Dementsprechend wäre es doof, und dann probier dich auf die Schulter zu setzen. Ja? Das wäre ein bisschen schwierig. Ja, ja. Und Schinken ist was weitestgehend Europäisches. Ja. Also du findest in Amerika, also im amerikanischen Bereich, in Nordamerika. Also in Kanada gibt es etwas Schinken. Mhm. Meistens dann vom Wild genauso wie in den USA, aber so den Schinkentraditionen, Rohschinken oder Kochschinken, wie wir hier in Deutschland haben, gibt es eigentlich, ja, weitestgehend nur in Europa. Ja, aber in Europa ist das sehr, sehr verbreitet. Genau. Ja, also Pastrami zum Beispiel ist ja auch eine Schinkenart, allerdings ist die eben nicht vom, noch kann auch vom Schwein sein, also oft eben auch von anderen Tieren. Pastrama aus dem Rumänischen, das Wort für Schinken kommt eigentlich ursprünglich aus dem Türkischen. Das habe ich nicht genommen. Das hätte ich auch haben können, natürlich. Ja. Keine Wehr, aber ich wollte mich ja vor allen Dingen auf Schwein konzentrieren. Mhm. Und ja, und da hatte ich schon genug. Pastrami kann eventuell auch vom Schwein sein, aber es ist oft Beef. Genau. Ja. Also Schinken, um es nochmal zu erklären, die Keule des Schweins, eine hintere Körperpartie, Beckenregion. Und ja, wird manchmal auch Keule genannt oder Schlegel. Und Qualle ist auch so eine Bezeichnung, weiß die Wikipedia, das habe ich jetzt noch nicht gehört für Schinken, aber das mag ja sein. Ja, und es ist tatsächlich von der Etymologie her das Wort für Schenkel. Schinken, Schenke, Schenkel, das kommt tatsächlich von, also Schenkel und Schinkel, Schinken, Schinkel, sage ich jetzt schon. Schenkel und Schinke. Schinken ist das gleiche Wort. Also tatsächlich der Schenkel, also das, wo man sich so ein bisschen draufsetzt. Traditionsreich hat, wie gesagt, das hintere Teil vom Schwein. Es gibt es ja in verschiedenen Stücken, also in verschiedenen Teilen aufgeteilt, so ein Schwein. Man kennt vielleicht beim Metzger gibt es öfters mal dieses Bild, wo genau. Es dann so Teile gibt, also Schweinekopf, Schweinebacken, Rückenspeck, ja. Schweinekamm, Schweinebrust, Kotelett, Lendenkotelett, Filet, Schweinebauch, Bauchlappen. Schinken, Eisbein und den Schweineschwanz, glaube ich, noch. Gibt es irgendwie so an den Teilen. Ja. Das ist, glaube ich, so ganz grob die Unterteilung. Ja. Und dann gibt es halt bestimmte Schinkenarten in Europa, die besonders berühmt sind, die ich natürlich auch hier habe. Den Parma-Schinken zum Beispiel, den San Daniele-Schinken, über den werde ich auch noch gleich viel Positives erzählen. Culatello gab es auch, das war aber wieder, also Culatello ist ähnlich wie Parmaschinken. Allerdings gab es Culatello nicht vom Schinken, sondern das war, also den ich da hatte, sondern das war, ich glaube, das war eben so Art Lachsschinken. Okay. Und ich wollte mich halt auf die echten Schinkensorten beziehen. Es gibt auch Culatello-Schinken vom echten, vom Schinken. Und der war aber im KDW, hatte ich jedenfalls nicht gesehen auf die Schnelle. Habe ich auch nicht mehr nachgefragt. Serrano-Schinken haben wir natürlich dabei. Also Serrano-Schinken ist praktisch die führende Schinkenart aus Spanien. Allerdings der richtig gute ist halt der Patanegra-Schinken oder Jamón Ibérico. Der schwarze. Der schwarze, vom schwarzen Schaf. Schwein. Schwarzen Schwein, Entschuldigung, schwarzes Schwein. Genau. Und zwar insbesondere auch eine Spezialität von Mallorca. Mhm. Dann in Frankreich den Bayona-Schinken und den Savoya-Schinken, der auch Aoste-Schinken heißt. Ich habe jetzt Bayona-Schinken mitgebracht, den ich auch gut kenne, weil das nämlich im französischen Baskenland liegt und ich den dort häufig gegessen habe. Portugal, den Presson de Chavez habe ich nicht bekommen, Prosciutto Kroatien habe ich auch nicht bekommen. Mhm. Also ansonsten sind das die Sorten und natürlich auch die besonderen deutschen Sorten, nämlich den Schwarzwälder Schinken. Der Schwarzwald ist halt sehr bekannt, allerdings aus anderen Gründen. Der ist, also Schinken gibt es natürlich überall in Deutschland, aber im Schwarzwald gibt es halt viele Bäume, Tannen. Viel Nadelholz, genau. Und da kann man eben gut räuchern. Genau. Mit dem Nadelholz. Und das gibt auch einen besonderen Geschmack. Richtig. Ich habe aber jetzt zum Vergleich, damit können wir auch gleich anfangen, einen Schwarzwälder Schinken. Einmal tatsächlich einen, was selten ist, was es aber natürlich auch gibt, den sogenannten Schwarzwälder Romagna Schinken. Das ist luftgetrockneter, da können wir praktisch die Urform sehen. Okay. Vorher geräuchert wird. Dann habe ich den normal geräucherten mit dem Nadelholz und dann habe ich noch einen Bio-Schinken aus dem Schwarzwald, der mit Tannenzapfen geräuchert ist. Mhm. Ich frage mich zwar, warum Freunde von Bier essen gerade das essen, weil bekanntlich der Tannensapfen nicht nur, also er enthält ja Harze, das gibt natürlich besonders intensiven Geschmack, aber der Tannenzapfen, diese Harze vom Tannenzapfen sind natürlich auch extrem krebserregend. Echt? Okay. Also da würde ich nicht so viel davon essen, aber gut, unsere Bio-Experten mögen es, sollen sie essen. Also nur im Rahmen der Gesundheitswarnung. Ammerländer habe ich ganz ehrlich gesagt vergessen. Also vielleicht gab es ihn im KDW, ich will jetzt nichts unterstellen. Mhm. Aber den Holsteiner Kartenschinken habe ich, das wo der auch geräuchert ist, obwohl der, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, müssen wir dann gleich drüber sprechen. Und natürlich den westfälischen Schinken. Mhm. Allerdings nicht mit den westfälischen Schneidevorrichtungen, da gibt es besondere, sprechen wir dann auch noch gleich drüber. Okay. Das hatten sie hier nicht im KDW, aber wir haben trotzdem Präzisionsmaschinen gehabt und wirklich, also hauchdünn, also wir haben wirklich hauchdünn geschnitten bekommen. Und ich will wirklich sagen, ich bin wirklich großartig bedient worden. Also kann ich mich nicht beklagen. So, wir fangen an, damit ich jetzt nicht länger gemacht. Achso, wir haben auch noch Wein. Genau. Dazu muss man angeblich einen Rotwein trinken zum Schinken. Kann tun. Ich habe jetzt von Peters Lieblingswinzer, damit er überhaupt bereit ist, Rotwein zu sich zu nehmen. Er ist ja eher Weißweintrinker. Sogar einen prämierten, mit der Bronzenen Kammerpreiswinzer, Hofgut Schädler, der Akolon. Genau. Der von meinem Gefühl gut zu Schinken passt. Ja, ich muss auch immer, wenn du Schinken sagst, immer an den. Übrigens, achso, ja. An den Schinken denken vom Bamberger Hackerspace. Genau, an den musste ich auch immer denken. Dem widmen wir die Sendung. Genau. Kannst du gleich mal twittern, dann hört er auch zu. Genau. Der hat ja mit meinem Podcast angefangen. Also ohne ihn hätte es wahrscheinlich keine Maha-Podcast-Tradition gegeben. Okay. Von daher hat er es auch verdient, hier diesen Podcast widmen zu bekommen. Schinken. Ja. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen im Schwarzwald an. Mhm. Und da muss man jetzt den Romagna-Schinken haben. Jetzt muss ich das hier alles, also die Frau Lehmann hat mir das alles so schön verpackt, dass die schon mundgerecht in der richtigen Reihenfolge liegen. Allerdings hat sie jetzt doch den geräucherten zuerst. Es ist aber alles extra verpackt, sodass der Geschmack sich nicht übertragen kann. Mhm. Also gerade bei Rohschinken und geräucherter Schinken. Soll man nicht zusammen verpacken, ja. Genau. Das hat sie auch beachtet, aber sie hat gesagt, so ginge das mit dem Plastik dazwischen und es bleibt ja nicht für lange. So, wir fangen mit dem Romagna-Schinken an. Ich habe jeweils immer zwei Scheiben, außer vom Kartenschinken, weil das so eine Riesenscheibe war. Und jetzt kriege ich ihn nicht auseinander. Das hat sie sich so eine Mühe gegeben. Aber das ist eben bei den dünn geschnittenen, da hätte sie eigentlich dazwischen nochmal eine Lage nehmen müssen. So, ich gebe dir das einfach rüber. Okay. Also das ist der Romagna-Schinken, ja. Der nicht geräucherte Schwarzwälder Schinken, das ist eigentlich ganz selten. Also in der Urform sozusagen. In der Urform, aber den, gut, im Schwarzwald wird es das alles geben, aber hier gibt es ihn kaum. Okay, erstmal optisch. Riechen wir sehr, sehr intensiv. Es hat so ein fast orangenes, eine orangene Farbe. Und unten hat natürlich ein bisschen Schweineschwarte, also Fett ein bisschen drunter. Ist wirklich. Fett, keine Fischwarte. Genau, Fett drunter. Ist hauchdünn geschnitten. Ja, also das war Voraussetzung. Also ich finde den sehr lecker. Ich kannte den gar nicht. Ja. Und war deshalb also ganz überrascht. Ich habe dann auch mal nachgefragt, was das denn ist. Romagna-Schinken ist ja kein, Emilia-Romagna ist eine Gegend in Italien, wo auch Schinken herkommt. Ich habe ja gerade schon gesagt, also Parma, nicht so an der Grenze der Romagna. Und auch der Rotatello-Schinken ist daher, deshalb wahrscheinlich die Art, wie in Italien verarbeitet. Mhm. Das ist auch so ein, also wie gesagt, Nachart der Romagna eben. Und also ich finde ihn sehr angenehm. Ja, der ist also null faserig, also der ist, wenn du den zerreißt, so ein bisschen bröckelig. Und ja, also man merkt halt, oben das Fleisch enthält quasi null Sehnen, null Fett. Nur unten also der Rand. Sie hat mir den auch sehr empfohlen, obwohl sie sagt, dass der nicht so bekannt ist und die Leute den nicht kaufen, weil halt Schwarzwälder Schinken für die Leute immer geräuchert ist. Ja, ist richtig. So, ich schenke mir noch ein bisschen Wein ein. Ja, das brauchst du zur Neutralisierung. Denn ich sage dir, der nächste wird so anders schmecken. Okay. Aber es ist praktisch das gleiche Tier, die gleiche Gegend. Wobei man sagen muss, da müssen wir auch gleich noch was dazu sagen, über die geografischen Herkunftsbezeichnungen. Ja. Da gibt es ja verschiedene. Es gibt auch schöne also Erklärungen, unter anderem auch in der Wikipedia, dafür. Und das ist alles eine ganz schwierige Geschichte. Viele Schinkensorten können, wenn sie verarbeitet worden sind in der Gegend, aus der sie dann auch stammen, diese Siegel bekommen, ohne dass praktisch die Schweine immer da gewesen sind. Ach so, das heißt, also, du kannst ja praktisch ein Schwein einkaufen und wenn du vor Ort da verarbeitest, kriegst du praktisch dann das Siegel für die Verarbeitung und Machart. Das hängt ein bisschen vom Siegel ab. Da muss ich dann, das können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber es gibt natürlich auch Schinkenarten, da kommen wir dann noch drauf, die müssen komplett, da dürfen die Schweine diese Gegend gar nicht verlassen. Ja. Oh, sind natürlich dann auch entsprechend teurer. Also weiß ich schon, glaube ich, welches ist, die von der Insel. Genau. Genau. Und hier sind halt, bei dem Schwarzwälder Schinken ist halt wichtig, dass das da verarbeitet worden ist, nach den traditionellen Rezepten, aber das da immer die Schweine waren, das muss wohl nicht so sein. Okay. Das richtig verstehe. Es gibt ja im Schwarzwald gibt es ja, glaube ich, immer so an Schwarzwälder Schinken denkt, gibt es ja eigentlich eine Marke, die du wirklich in jeden Souvenirladen kriegst. Natürlich, weil Schwarzwälder geräucherter Schinken sich natürlich sehr, sehr lange hält in der Umverpackung. Mhm. Gibt es ja so die Traditionsmarke. Kennst du die? Weiß ich nicht, wenn du sagst, fällt mir vielleicht wieder ein, welchen ich hier gekauft habe. Und dann ist Adler. Adler, nee. Okay, also so der größte Produzent an Schwarzwaldschinken. Ja, also Schinken und Wurst macht er, aber hauptsächlich halt für den Schwarzwaldschinken. Ja, und ist, also überhaupt, wenn du irgendwo jetzt im Schwarzwald unterwegs bist und suchst Schwarzwälder Schinken, kriegst du typischerweise Adlerschinken. Mhm. Ich kann den mal verlinken, man kennt den. Also ist. Also wie gesagt, so. In Europa muss Schwarzwälder Schinken aus dem Schwarzwald kommen. Mhm. Aber nur verarbeitet werden. Aber wenn ich das richtig verstehe, aber ich musste mir das hier nochmal anschauen, das ist ja dieses Protected Designation of Origin, müssen die Schweine da nicht unbedingt herkommen. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen, da müsste ich jetzt nochmal genau unter der Bezeichnung nachgucken. Ja. Also das ist auch oft international so, aber natürlich hat das nur bindende Wirkung in Europa. Das heißt, wenn man in den USA Schwarzwälder Schinken kauft, kann er sonst woher kommen. Okay, also das ist nur innerhalb Europa dieses Gütesiegel gültig? Ja. Oder innerhalb Deutschlands? Ja. Also Deutschland oder Europa? Nee, innerhalb Europas. Okay, innerhalb Europas. Regelung. Okay. Ja, das ist ja Zoll. Mhm. Deshalb muss das europaweit geregelt sein, klar. Die Wirtschaftsunion hat ja auch viele Vorteile. Teile, genau. Ja, immer gerne. Die Nachteile werden ja immer beschworen, aber ja. Ich muss sagen, der Wein schmeckt hervorragend. Mhm. Trotz diesen warmen Temperaturen heute hier in Berlin. Ja. Ja, ich finde auch, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber hier unten im Fundrum ist es eh angenehm. Mhm. Also im Gegensatz zu draußen war es mir echt jetzt irgendwie zu schwül, aber hier drin doch mit dem ganzen Tag das Fenster zu und der Rolle runter. Ah. Konnte sich das nicht gut aufwärmen. Ne? Ich habe natürlich wieder Unsinn geredet. Das heißt, Medienkompetenz. Protected Designation of Origin. Das ist nämlich hier genau der Fall. PDO. Mhm. Das ist nämlich die, wo alles verarbeitet werden muss. Das ist dann so ein rotes Siegel. Und wenn das da ist, muss das ganze Ding durchweg, also auch die Schweine, müssen aus der, ja, das ist halt die Frage. Also das ganze Produkt muss vorbereitet, das heißt natürlich auch, die Schweine müssen daherkommen, processed and produced within the specific region. Genau. Also POD, ich tue das mal, PDO meinst du? Ich tue das mal verlinken in den Shownotes. PDO, genau, PDO. Dass wir das mal dann später nochmal finden. Ja. Leider gibt es diesen Artikel nicht auf Deutsch. Ich habe jetzt auch nur einen. Über die Geographical Indications, aber man muss vielleicht nochmal die Wikipedia richtig durchsuchen. Machen wir Medienkompetenz hier. Da müssen wir einfach mal in der deutschen Wikipedia wenigstens PDO suchen. Das muss es ja nun geben. Könnte natürlich sein, dass es da anders heißt. Möglich, ja. Siehe Herkunftsbezeichnung. Aber es gibt einen Artikel Herkunftsbezeichnung. Ja, aber wir müssen das jetzt hier nicht sozusagen erst erforschen. Also, wie gesagt. Ja. Da gibt es sogar einen PDO-Artikel. Oh, da ist sogar als Beispiel ein Oszczypki aus Polen. Ja. Ja. Das anerkannte Verfahren, das steht hier nochmal. Der nach neun Urteilen sogar, also hier beim Parma-Schinken, der sogar ein paar Mal geschnitten werden muss. Also alles andere geht nicht. Da gibt es eine extra. Da gibt es einen extra Artikel über PDO. Ja, ich habe den jetzt schon mal in den Shownotes verlinkt. Das okay. Ist Zeile Nummer 21. Okay, dann schaue ich das mir auch nochmal an. Denn ich hatte irgendwo vor langer Zeit mal was gelesen, dass es auch alles ein bisschen schwierig ist mit diesen Bezeichnungen, wie viel da verarbeitet werden muss. Also PDO, geschützte Ursprungsbezeichnung. Die geschützte Ursprungsbezeichnung besagt, dass Erzeugung, Verarbeitung, Herstellung eines Produktes in einem bestimmten geografischen Gebiet nach einem anerkannten, festgelegten Verfahren erfolgen. Genau, dazu gehört Pharma-Schinken, genau. Ja, und eben auch der Schwarzwälder Schinken. Ja. Gut, also wenn wir noch dabei sind, dann jetzt zum Räucherschinken. Hier ist der okay. Räucherschinken. Das ist also jetzt der normale, geräucherte Schwarzwälder Schinken. Der Standard sozusagen. Der Standard, das ist der Standard. Auch. Das sieht ganz typisch genau. Auch aus, auch mit diesem gewellten Rand. Genau, er ist auch etwas dunkler als dem, was man gerade im Vorjahr hat. Also durchs Räuchern hat er... Riecht und stark nach Rauch. Ja, ist wirklich stark geräuchert. Und das ist eben dieser... Nadelholz genau. Auch. Genau, und man sieht auch hier zwischendrin, der hat jetzt nicht so einen starken Fettrand, aber der ist ein bisschen mit Fett durchzogen, das sieht man. Ist auch sehr, sehr dünn geschnitten und komischerweise ist der etwas elastischer als der andere. Also nicht aber nur anders verarbeitet. Ja, ja. Also der andere ist vom Ziehen so gebröckelt und der ist etwas bedeutend elastischer. Ja, nur schmeckt typischerweise nach Schwarzwälder, unwahrscheinliches Räucheraroma. Sehr, sehr traditionell nach Kirschtorte, sage ich schon. Ja. Schwarzwälder Schinken. Ja, das ist so typischerweise für eine Brotzeit, gell? Schwarzwald. Ja. Kriegst du halt ein bisschen Schinken, nicht immer dünn geschnitten. Teilweise kriegst du ihn etwas auch dicker geschnitten, so als Kanten sozusagen. Den legst du dir dann aufs Brot drauf. Wir haben ja auch so richtige Kanten hier. Ja. Und dann hast du den auch mal als größeres Stück nicht immer hauchdünn geschnitten, sondern ist dann auch so für die Kantenverarbeitung gut. Man muss natürlich sagen, dass diese geräucherten Schinken sich nicht für zum Braten eignen. Also weil die schon mal geräuchert sind, kann man jetzt mit zum Beispiel schlechten Rührei machen. Das ist natürlich dann, im Schwarzwald bekommt man ab und zu mal Rührei mit Schwarzwälder Schinken drin, aber der wird dann praktisch zum Schluss zugeführt, dass praktisch dann das Ei, wenn es praktisch dann kurz bevor man servieren, so ein bisschen diesen Räuchergeschmack mit aufnimmt. Und das ist schon auch sehr lecker. Ja. Ja. Aber ich finde den wirklich lecker. Ich bin ja sonst nicht so der Räucherschinken-Esser. Und jetzt müssen wir halt den anderen Räucherschinken nehmen. Ja, was haben wir jetzt? Also muss ich mal gucken. Ist das der hier? Ja, das ist der hier. Man sieht ja schon den Räucherrand. So viel habe ich davon oder habe ich das dann auch eine zweite Packung drunter? Nee. Doch. Das ist noch drunter. Der andere ist jetzt der Bio-Schinken und der ist jetzt nicht mit normalem Holz, sondern mit, wie gesagt, Tannenzapfen. Geräuchert, aber wird so eh nicht schmecken. Mal gucken. Davon gibt es ja auch mehr als genug im Schwarzwald. Oh ja. Oh, der intensiven Geschmack. Oh ja. Der riecht auch schon mal also noch intensiver als der. Sehr schön. Auch von der Textur sehr angenehm. Ja. Aber das ist natürlich nochmal das Bio-Fleisch wahrscheinlich, was auch nochmal gut ist. Also er ist auf jeden Fall so ein bisschen brauner, nicht ganz so orange. Mhm. Ist auch schön mit Fett, wie gesagt, da drin. So ein bisschen fast schon, ja, wie soll ich denn sagen, getrennt. Also es sieht aus, als ob das so zwei Stücke wären, aber die sind nur übers Fett sozusagen, halten die sich zusammen. Mhm. Der ist hier auch, also lässt sich auch, ist etwas flexibler beim Reißen. Das rieche ich nochmal dran. Oh ja, das riecht bedeutend harziger als der andere. Mhm. Dementsprechend, oh ja. Also der Geschmack ist schon sehr, sehr dominant. Mhm. Boah, auch der Nachgeschmack, guck mal. Ja, Nachgeschmack ist ganz intensiv. Ganz intensiv, ja. Ganz intensiv. Durch das starke Geräucherte. Mhm. Und es wird übrigens kalt geräuchert. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann doch nicht so schlimm mit den Harzen. Also, weil die jetzt schon draußen sind sozusagen, also ausgebrannt sind. 15 bis 25 Grad wird das in den Rauch gehängt. Das heißt, typischerweise werden die Zapfen angefeuert. Genau. Und dann, wenn sie noch Frischluftphasen, dann kühlt der Rauch ab und der etwas kältere Rauch kommt dann an die Speise. Mhm. Ja, weil das dann über so einen Schornstein geleitet wird und so, und dann ist er nicht mehr so heiß. Ich muss sagen, dieser Aqualung. Aqualung. Aqualung passt sehr, sehr gut zu diesem Geräucherten auch. Naja, ich habe bei dem Wein das Gefühl gehabt, das ist Schinkenwein. Mhm. Also ich habe mir so ein bisschen ja Übung geholt, dadurch, dass ich auch immer für die Nichtenberger Piraten oder Ex-Piraten oder was auch immer, da beim Weihnachtsessen Wein einkaufe, und dann muss man sich immer überlegen, was schmeckt zu welchem Essen. Ja. Und bei Aqualon habe ich das Gefühl Schinken. Mhm. Das haben wir gedacht, den nehme ich jetzt mit. Das stimmt. Also gerade zu diesem Geräucherten sehr angenehm. Mhm. Genau. Ja. Also das war ja schon mal, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung mit unserem Schwarzwälder Schinken. Das stimmt, ja. Also man merkt die Qualität sehr gut, und man merkt halt, Deutschland ist halt auch so ein Schinkenland, oder? Also ich glaube, so viele Leute frühstücken ja in Deutschland auch irgendwie Schinken oder irgendwie Wurst in vielerlei Art. Ich denke, gerade so ein dunkles Brot und dann eine Scheibe Schinken drauf ist in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet. Dann würde ich mal jetzt hier drei überspringen. Da muss ich jetzt aufpassen. Eins. Zwei. Drei. Genau, passt. Das ist nämlich genau die große Scheibe hier. Das ist nämlich jetzt, wir machen also den Sprung nach Norden. Mhm. Und kommen zum holsteinischen Kartenschinken. Schinken, der ja auch manchmal Kartenrauch heißt, weil der eben in diesen Karten geräuchert wird. Und das war so eine große Scheibe, dass ich gesagt habe, ausnahmsweise nur eine. Das teilt sich aber trotzdem hier in zwei auf. Gut, müssen wir mal sehen, wie. Ich mach's mal zu Fuß. Fett ist an beiden. Also jetzt hier, gib dir mal das. Dankeschön. Und der ist natürlich auch nochmal ganz besonders interessant, weil der auf eine ganz komplizierte Art vorbereitet wird. Und jetzt muss ich meine Fotos anschauen, weil ich sonst nicht mehr auf die Reihe kriege. Das war nämlich wirklich kompliziert. Also, Kartenschinken, holsteinischer Kartenschinken. Aus der Pape von Hand gesalzen, 3 Monate gereift und über Buchenholz geräuchert. Okay. Jetzt muss ich noch wissen, was die Pape ist. Ich kenne zwar Papenburg, aber Pape, nee, gibt's nur, keine Ahnung. Auf jeden Fall Karten schicken, Karten rausschicken und auch geräuchert und aus Norddeutschland. Und wie gesagt, wir sehen ja, sehr kompliziert, weil es nicht einfach nur geraucht wird, sondern geräuchert wird, sondern erst Bitter von Hand gesalzen, dann muss er 3 Monate reifen und dann kommt das mit dem Buchenholz, also diesmal Buchenholz. Mhm. Merkt man auch. Ja, riecht ganz anders. Mhm. Aber sehr gut. Schöne Textur. Sehr schön, ja. Der sieht so ein bisschen aus wie vorher der Schwarzwälder, mhm. aber ist bedeutend sanfter, also der ist mhm. bedeutend feiner, also softer als der Schwarzwälder. Mhm. Ja. Und das Räucheraroma ist ein ganz anderes. Das ist viel, viel dezenter mhm. als das vom Schwarzwälder. Und ich finde, der ist auch etwas salziger mhm. im Geschmack. Ist ja extra gesalzen. Mhm. Und dann geräuchert. Ist es auch dieser Holsteiner? Ja, genau. Das ist der Original-Holsteinische. Also, und ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung fürs KDW machen. Mhm. Aber die Frau Lehmann hat immer, wenn sie den Schinken angeschnitten hat, die erste Scheibe weggeworfen. Das macht man ja in der Regel. Das macht man in der Regel. Ja. Aber wenn du dir vorstellst, dass wir da Schinken haben, 100 Gramm, 25 Euro. Kostet, ja klar. Dann schmeißt du mal 200 Gramm weg. Ja, ja. Ich auch. Hat sie immer gemacht. Und also auch gerade bei diesem, weil es ja eine Riesenscheibe ist. Mhm. Richtig, dachte ich, meine Güte. Also in der Brotzeit mit dem Schinken isst man das traditionsweise mit dem Bauernbrot, Butter, mhm. ja. weißen oder schwarzen Pfeffer, den macht man da oben drauf und ein bisschen Petersilie und ein Bier dazu. Mhm. Das ist so richtig Tradition. Oder ja. traditionelle Zubereitung. Ich esse den auch so, das ist auch so mein Lieblingsschinken, den ich auf ein Stück Brot drauf mache. Mhm. Das mag ich unheimlich ja. gerne. Genau. Ja. Jetzt nehmen wir passend dazu, wir bleiben in Deutschland, auch in Norddeutschland so ein bisschen, nicht ganz so nördlich, den westfälischen Knochenschinken. Knochenschinken, ja. Und der ist allerdings auch richtiger Schinken, also nicht, mhm. dass man mit Knochenschinken denkt, das sei jetzt nicht. Und der ist natürlich, muss natürlich sehr dünn geschnitten werden, dadurch muss man eine Zeitung lesen können, das ist aber auch hier der Frau Lehmann gelungen mit ihrem, mhm. mit ihrem Spezialwerkzeug. Sie hat zwar jetzt nicht zwischen jeder Scheibe ein Stück Papier, was man braucht. Und du siehst hier, kannst du richtig die Zeitung durchlesen. Okay, sag mal, ja. Das ist also wirklich ideal geschnitten. Ja. Und das ist, ja. Also der sieht fast transparent aus von mhm. der Farbe her. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Also ich habe jetzt gerade diese Folie dazu. Ich weiß gar nicht jetzt, wo vorne und hinten ist. So dünn ist der geschnitten. Kann ich da meinen Bildschirm durchlesen? Lass mal gucken. Schwierig. Ah, mit Müsli. Die Überschrift Schinken kann ich erkennen. Ja, das stimmt, ja. Sehr dünn. Mhm. Sehr, sehr fein texturiert. Und der ist sehr, sehr. Das ist wirklich sehr edel. Sehr feucht auch. Also man merkt es so ein bisschen. Ja, wird auch von der Hand gepökelt. Mhm. Und dann allerdings auch geräuchert. Mhm. 3 bis 5 Monate über Buchenholz kalt geräuchert. Mhm. Aber man merkt es kaum. Sehr dezenter Geruch, ja. Das ist nur Luft getrocknet. Mhm. Der ist nicht geräuchert. Also ich kenne den eigentlich geräuchert von zu Hause, aber der ist nur luftgetrocknet. Da bin ich ganz sicher. Also. Und der hat keinen Rauchgeschmack. Nee. Der ist nur luftgetrocknet. Der ist sehr, sehr hell. Auch. Ja. Aber Monate gepökelt, also. Mhm. Aber sehr lecker. Richtig toll. Also Deutschland wird unterschätzt, was Schinken. Also der mhm. stellt auch noch so ein Serrano-Schinken. In den Schatten. Ich finde, geschmackmäßig ist er auch, durch dieses Salzige, mhm. ist er auch sehr dicht am Serrano dran. Ja. Mhm. Also ich kannte ihn von zu Hause. Ja. Ich habe ja eine Vergangenheit in Westfalen eigentlich nur geräuchert. Mhm. Und der war jetzt nicht geräuchert. Interessant. Möchtest du noch ein Schokolade? Ja. Bevor ich mich schlagen lasse. So, jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen springen hier bei unserem Schinken. Mhm. Denn wir müssen jetzt nach Südtirol kommen, wo man ja auch, das ist ja deutsche Sprache, deutsche Kultur, deshalb auch, da gibt es natürlich auch Schinken, der so ein bisschen eher in die deutsche Richtung geht. Aber damit verlassen wir dann den deutschen Kulturraum und Sprachraum. Mhm. Den Südtiroler Schinkenspeck, mhm. der auch geräuchert ist. Mhm. Das ist der Schinken. Da muss ich mal ganz kurz die Reihenfolge hier ändern. Nee, ja, musst du ein bisschen ändern. Mhm. Ein paar Mal Schinken müssen wir springen. Kommt gleich als nächstes. Ich bin dann nach Italien und der Südtiroler kam an der Theke halt erst später. Ja. Während als erstes in Italien der andere kam. Aber man sieht es schon, das ist der. Man sieht die dunkle Farbe und man sieht die Textur. Das ist ganz klar dieser alpine Schinkenspeck. Ist der auch so krass rot? Ja, auch kann ich so. Nee. Also ich kenne ihn normalerweise, wenn du den kaufst, an so einem Stück, dann ist er fast rot. Gell? Fast rot, wenn man das Stück sieht, das stimmt. Ja, ah, gut, es kann natürlich sein, dass durch den Aufschnitt natürlich jetzt, weil es so dünn geschnitten ist. Aber er geht natürlich nach oben hin, wieder, sieht man auch ein bisschen dunkler. Mhm. Ja. Riecht natürlich ganz anders. Mhm. Viel, viel stärker. Also vom Räucheraroma her. Also stärker fleischig. Das andere war so stärker im Bereich, wo man halt jetzt die Tannennadeln gespürt hatte oder den Tannenzapfen. Mhm. Und das riecht jetzt eher so strenger nach Fleisch. Genau. Ja, das ist ja auch kein echter Speck. Mhm. Das heißt, es ist kein echter Schinken. Mhm. Allerdings, muss man wissen, das ist ja hier auch Rückenspeck. Ah. Oder Schinken. Das heißt, es ist schon nah am Schinken dran. Mhm. Deshalb wird das auch Schinkenspeck genannt. Ja. Weil das wirklich das benachbarte Stück ist. Mhm. Und wird auch gewürzt. Da kommt halt Salz und Kümmel und Pfeffer dran. Mhm. Deshalb hat er diesen würzigen Geschmack. Mhm. Und dann kommt er in die Selche. Das heißt, er wird geselcht. Das ist aber das österreichische Wort für Räuchern. Mhm. Also auch wohl wieder kalt räuchern. Und wird mit Sägemehl aus Tannenbäumen gesägt, also ähnlich wie der Schwarzwälder. Mhm. Mhm. Ich weiß, man den kauft, sieht immer sehr, sehr unappetitlich aus, weil die Oberseite so ein bisschen leicht verdorben aussieht, also wie so ein Pelz hat die da oben drauf. Mhm. Ist also eine Schimmelschicht, was da drauf ist. Mhm. Und die wird, glaube ich, wird die vorher abgeschnitten oder bleibt die? Ich weiß gar nicht. Da haben wir die bleibt. Die bleibt, ja? Bin ich ganz sicher. Noch ein interessanter Punkt, auf den sogar die Wikipedia hinweist. Es heißt auch auf Italienisch Lo Speck. Lo Speck. Lo Speck. Das Wort bleibt erhalten und in der Wikipedia steht auch extra, die Bezeichnung Tiroler Speck darf in keine andere Sprache übersetzt werden. Mhm. Das hing natürlich mit Italien zusammen. Man wollte das nicht auf Italienisch haben. Wie heißt das denn? Wie wird es denn auf Italienisch heißen? Ich glaube, man würde das auf Italienisch. Also, auf Italienisch würde man schon Lo Speck sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, die nennen das auch an der Stelle. Also, stimmt mir jetzt relativ schwierig vor, wenn jetzt ein Italiener einkaufen geht. Lardo, das normale Wort für Speck. Ja. Ist halt Lardo und Lardo ist halt irgendwie, da denkst du an sowas Weißes, was du zum Braten nimmst. Mhm. Mhm. Oder vielleicht noch an das, was andere Bacon nennen. Also Bacon wird aus dem Lehnwort auch im Italienischen verwendet. Mhm. Von daher denke ich, das kann es eigentlich nicht sein. Es gibt noch Guanciale, das ist der durchwachsene Speck. Mhm. Aber meistens vom Schweinekopf, deshalb Guanciale, das ist eigentlich das Bäckchen. Und also das heißt Lustbeck. Und es wird halt, aber wird es halt Tiroler Speck genannt. Also die Tiroler bestehen drauf und das ist auch wieder so eine garantierte Angabe. Garantierte geografische Angabe und das heißt auch, das muss auch da verarbeitet werden. Mhm. Okay. Also ist schon was Tolles. Ja, aber wenn wir schon in Italien sind. Mhm. Im Norden, jetzt gehen wir in Süden. Wir bleiben noch ein bisschen im Norden. Okay. Also es sind eigentlich, die Schinken kommt auch mehr aus dem Norden Italiens. Und da haben wir gleich hier die große Sorte, nämlich den Parmaschinken. Das ist jetzt normaler Parmaschinken. Moment, ich kann eben kurz. Also Negroni ist diese große Schinkenfirma aus Parma. Die stellen auch anderen Schinken her. aber vor allen Dingen bekannt für Prosciutto di Parma und das ist eben auch so ein Original Negroni. Und ich würde sagen, das sind natürlich große Scheiben. Den können wir nehmen und den müssen wir dann gleich anschließend mit dem spanischen Pendant vergleichen, nämlich dem Serrano-Schinken. Okay. So, das kriegst du. Das ist ein bisschen zusammengefallen, die Scheibe ist aber genauso groß. Auch nichts. Also ist sehr, sehr rosa. Und riecht gleich schon nach, riecht nur diesen typischen Parma-Geschmack. Ja. Also, ja. Also es riecht so ein bisschen leicht. Mhm. Also finde ich, es riecht immer sehr, sehr. Manche riechen ja so echt so richtig hart, aber das riecht so richtig sanft, angenehm. Mhm. Also 12 Monate gereift. Mhm. Ja, das ist halt auch vorgeschrieben. Mhm. Also 12 Monate mindestens. Mhm. Das ist schon auch viel. Ich glaube, der Kartenschinken war ja nur wenige Monate, 3 Monate, genau. Und andere Schinken sind halt auch 11 Monate mal, aber das ist eben 12 Monate gleich. Wir werden nachher noch länger gereifte sehen. Und die werden halt aufgehängt mit Salz. Mhm. Damit sind sie auch erstmal haltbarer. Genau. Und nehmen natürlich auch den Salzgeschmack auf. Man merkt es auch sehr salzig. Und das Besondere an dem, das weiß ich nämlich, weil ich mal auch mal wissen wollte, warum. Ich habe mich gefragt, warum ist der noch nach wie vor so saftig und so feucht? Also das ist ja nicht so, dass du den nimmst und der zerbröckelt dir, sondern der ist nur relativ feucht. Feuchter auch als der Serranische. Genau, weil die tun nämlich die Räume, wo das Ding abhängt, befeuchten. Mhm. Und dadurch entsteht nämlich auch diese schöne runde Salzkruste, weil natürlich auch die Oberseite des Salzes wird leicht feucht und dann ja zerläuft es sozusagen homogen über dieses Stück drüber. Das heißt, du kriegst erstmal eine sehr, sehr gute Abdichtung. Ja. Dadurch trocknet er also innen drin, also die Außenseiten nicht aus, also dementsprechend auch nicht innen drin aus. Mhm. Und dadurch wird er halt nach wie vor erst dann so, so schön saftig. Mhm. Ja. Ja. Ja. Wie viel muss der, wie lange muss der reifen? 12 Monate. 12 Monate, okay. Und wie gesagt, das ist eben auch in der Emilia-Romagna, in der Region, über die wir schon gesprochen haben, in Parma, und das ist eben praktisch die Schinkenregion. Im Übrigen kommt der gar nicht aus der Stadt Parma, was man immer denkt, und man denkt, ja, Parma, sondern aus der Provinz, aus einem kleinen Ort, Langhirano heißt der. Mhm. Und der Fluss, das Nebenfluss des Po, heißt Parma, das ist Parma-Schinken. In der Nähe von Bologna, oder? Ah, zwischen Bologna und Parma. Also doch schon relativ weit. Also als größere Stadt ist doch irgendwie Bologna da, oder? Was? Bologna. Genau. Ist Parma eine große Stadt? Parma ist meines Wissens die 180. Hauptstadt der Provinz Parma. Okay. Also gut, hat 180.000, Bologna hat über 380.000. Ja. Also meine italienischen Kenntnisse werden dann eher sich auf Bologna beschränken, weil ja auch aus da. Aus der gleichen Gegend kommt übrigens natürlich auch der Parmigiano, der Parma Käse. Ah, der Parma Käse, also stimmt. Parmesano. Mhm. Also die kennen sich aus. Also wenn sie schon Tiere haben, dann machen sie es gleich richtig. Und die verarbeiten die quasi komplett. Ja. Naja, gut, der Parmesan kommt natürlich von dem Rind. Ja, klar. Aus den Schweinen machen sie Parma Schinken. Naja, die Emilia Romagna gilt als besonders kulinarisch. Mhm. Man sagt ja auch über Bologna, also über die Stadt sagt man Bologna la Torrita, die mit den Türmen übersäte Stadt, die ja dann viele Türme hat. Die betürmte Stadt, könnte man vielleicht sagen, und eben auch Bologna la Grassa, weil man halt dort sehr fett kocht. Mhm. Das liegt daran, dass in Bologna, das ist die Emilia-Romagna ist die einzige Region in Italien, wo es eine Tradition gibt, Butter zu verwenden und Olivenöl zu verwenden und auch noch Schmalz und andere Fette zu verwenden. Also dort ist wirklich, wird sehr fett gegessen. Und das liegt natürlich daran, dass eine sehr arme agrarische Region war, wo man einfach hart arbeiten musste. Deshalb mussten die Leute da entsprechend auch sich gut ernähren, weil es eben vor allen Dingen eine Agrarregion ist. Ich kann ja bloß, von Bologna gibt es ja zwei Sachen, also natürlich Lasagne und die Sugo Bolognese, genau. Ja, klar. Und natürlich was noch für Motorradfahrer unter uns natürlich ist da der die Heimatort von Ducati. Genau, ja. Eine italienische Edelsport-Motorradmarke, die mittlerweile aber zu dem Volkswagen-Konzern gehört. Mhm. Also zu Audi hat immer gekauft, ja. Ja, aber ich würde sagen, es lohnt sich kulinarisch. Und wir werden auch, man versucht ja auch als Hochschullehrer seinen Studenten immer was bieten. Unsere nächste Italien-Exkursion wird uns in die Emilia-Romagna führen. Mhm. Vielleicht sollte ich da einfach mitgehen. Ne? Ja, da solltest du vielleicht als Reiseleitung Experte mitgehen. Ich glaube, das wird sich lohnen. Also man wird da, also wer Italien noch nicht mag, wird da auf seine Kosten kommen. Ich muss ja gucken, was ja die Italiener da so machen. Ja, genau. Und sie machen gute Sachen. Gute Sachen. Also wenn es ums Essen geht, ist, glaube ich, keine Region so gut aufgestellt wie die Emilia-Romagna. Grenzt ja an die Toskana sozusagen. Also sozusagen, genau. Der zweiten Pfalz. Mhm. Genau. Dementsprechend, es sind da hoffentlich die guten Einflüsse aus der Region auch da zu spüren. Das würde ich sagen. Ja, also da kommen wir dann auf ein besonderes Thema. Das kann ich ja bei dieser Gelegenheit mal erwähnen. Müssen wir natürlich auch verlinken. Also es gibt einen Ort dort. Ich trage es hier mal gleich ein nach Ducati. Der heißt Pontremoli. Pontremoli. Der ist schon in der Toskana, also geografisch gesehen. Mhm. Das ist aber genau die Grenze von Toskana und Emilia-Romagna. Mhm. Und von der Ethnie der Leute her ist es eher Emilia-Romagna. Mhm. Und dort ist es ist ein ganz alter Pass, wo immer alle lang mussten, von Parma nach in die Toskana eben. Mhm. Und deshalb hat sich da auch so ein bisschen so eine Tradition entwickelt. Da gibt's treffen sich die Buchhändler immer zu so einer Tagung und das Essen ist da ganz besonders. Und da gibt's ganz alte Rezepte, habe ich schon mal erwähnt in diesem Cast, hier zum zweiten Mal jetzt. Da gibt's halt die berühmten Testaroli. Das sind Nudeln, die in so Tonscherben, Tonscherbe gemacht werden und die werden zusammen mit Pesto serviert. Also ganz hervorragend. Also muss man Halt machen. Ich habe da immer Halt gemacht auf meinem Weg nach Italien. Ich wollte ja weiter in den Süden, aber da musste ich halt immer Halt machen. Aber zum Glück hatte es sich noch nicht so richtig umgesprochen. Ich war da, es war nicht so touristisch. Ja. Gut, jetzt hatten wir schon den Parmaschinken und den vergleicht man natürlich immer wieder mit dem Serrano-Schinken. Dem Serrano. Und da habe ich jetzt den vergleichbaren Serrano-Schinken, also der nur, ich glaube, 12 Monate gereift hat, also den normalen, gleich kommt der extra alte. Mhm. Den kann man, glaube ich, hier ganz gut vergleichen, weil der auch so von der Konsistenz her ähnlich ist. Und ich finde immer ein bisschen trockener, auch ein bisschen rötlicher. Ja, definitiv ist es rötlicher. Ja, aber der vom Geruch her, also der Aroma ganz ähnlich. Ja, definitiv. Gucken wir gleich mal. Ja. Ist der nicht fettiger? Das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, was hat denn so ein traditionsreicher Parmaschinken allen Fett? Also er sieht erstmal fettiger aus von der Oberfläche. Was kann jetzt nur trügen, weil er natürlich jetzt so ein bisschen gelegen hatte und dementsprechend natürlich auch ein bisschen oben schwitzt. Aber die schreiben nichts zum Fettgehalt hier, was das an Fett haben muss. Tja. Das ist natürlich interessant, weil beim Serrano sagen sie das ungefähr. Warte mal, sagen sie das hier? Fett? Nee, die schreiben auch nichts zum Fettgehalt. Mich jetzt mal interessiert, ob die jetzt verschiedene Fettgehalte haben. Während du noch darüber sprichst und dann noch nachschaust, kurz als Information, was heißt das? Also es heißt natürlich Schinken, Jamon aus der Sierra. Die Sierra sind die Berge, ja. Also Bergschinken eigentlich. Und das ist aber jetzt vom normalen Schwein. Mhm. Kennt man ja so, Serrano-Schinken. Oftmals kriegt man, wenn man einkaufen geht in so einem Laden, kriegt man so ein Bein. Gerade in Spanien kriegst du das ja eher so traditionsmäßig am Stück. Mhm. Da hast du so ein ganz langes, dünnes Messer, mit dem du halt so ganz hauchdünn die Steine, die Stücke abschneiden kannst. Ja. So normal. Oh, ich müsste noch ein bisschen Wein haben, ja. Das wäre gut. Ja, also gerade zu dem Schinken. Mhm. Und einen Schluck Wein trinkt, entfaltet sich. Also wo das Wein auch immer wieder Schinken, ja, wo man noch ganz toll. Und genau. Jamon Serrano, genau, ist der Hinterschinken, richtig. Es gibt noch den anderen, den Vorderschinken. Ja, den also das ist jetzt mal Jamon Serrano. Das ist normalerweise Hinterschinken. Also gibt den auch noch von der Schulter. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich auf den Hinterschinken beschränkt. Und der ist halt von weißen Schweinen. Mhm. Wir kommen ja gleich noch auf den Iberico, auf den schwarzen. Und hier geht es jetzt nur darum, dass der kürzer oder länger lagert. Mhm. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, das finde ich in der Wikipedia. Wie lange der lagert, habe ich aber jetzt nicht gefunden. Ich vermute aber, das sind auch 12 Monate. Mhm. Und dann haben wir hier jetzt den Serrano-Schinken, den extra alten. Mhm. Der ist, glaube ich, 24 Monate gelagert. Ich habe es aber leider nicht aufgeschrieben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass also das müssten, glaube ich, 24 Monate sein. Also der ist dann nochmal besser von der Art der Lagerung her. Ich gebe dir lieber den, weil das die größere Scheibe ist. Du hast größeren Hunger als ich. XO heißt? Ja, XO habe ich das genannt. Okay. Also das ist einfach, du kannst deine Theke auswählen, ja, ob du den 12 Monate gelagerten oder den 24 Monate gelagerten hast. Okay, also erstmal vom Geruch her. Ich natürlich, glaube ich, etwas intensiver. Mhm. Ja. Auch aber sonst ist er, glaube ich, auch etwas bröckliger, wenn ich ihn zerreiße. Mhm. Der andere war so ein Stück weit, habe ich etwas mehr Feuchtigkeit noch drin gehabt. Und der hier, ja, merkt man, der ist nicht ganz so feucht. Das heißt, der ist so, der ist trockener, fester, aber auch geschmacklich intensiver. Hier steht's doch. Oh, ja. Englische Wikipedia. Ich liebe sie. Nein. Der normale ist 6 Monate gereift und dieser hier ist 18 Monate. Ah, okay. Also doch 6 Monate länger als der Serrano. Ja. Nee. Ja, also ein paar Mal. Zum Serrano, ja. 6 und 8 Monate. Was übrigens auch noch, warum Bergschinken? Sind die Schweine auf dem Berg? Nein, die Schweine sind nicht auf dem Berg, aber diese Hütten, wo getrocknet wird. Wo das getrocknet wird, die sind auf dem Berg. Da gibt es halt besonders viel Wind, das ist ja da eben nicht, wenn man weiter unten ist. Mhm. Dadurch eignen sich die halt, es ist kalt und trocken nachts und da zieht halt der Wind durch. Also kalt, etwas kühler als im Tal. Es ist ja doch ein sehr kontinentales Klima dort. Und da wird er halt gelagert, und deshalb Bergschinken, weil er da aufgetragen wird und das fällt natürlich auf. Ja, und jetzt habe ich das absolute Spitzenprodukt. Das ist? Achso, die vom schwarzen Schwein. Kilopreis 249 Euro. Oh. Also hier jetzt diese beiden dünnen Minischeiben zusammen kosten da schon 3,49. Wow. Das ist jetzt der vom schwarzen Iberico-Schwein. Das ist, müssen wir mal gucken, wie das ist. Er hat natürlich eine ganz andere Konsistenz. Und dieses Schwein wird mit Eicheln gefüttert. Genau. Nur mit Eicheln. Ja, richtig. Deshalb heißt er auch die Bellota. Bellota ist die Eichel. Mhm. Und er wird nur mit Eicheln gefüttert. Also nur ein besonders, bei den Schweinen besonders beliebtes Nahrungsmittel, was aber auch teuer ist. Mhm. Und also ganz biologisch, wenn man so will. Ja, und das Iberico-Schwein gibt es nur in Portugal und in Spanien, gell? Genau. Und insbesondere auch auf Mallorca, aber genau. Das muss jetzt kein mallorquinischer sein. Mhm. Also ist, man merkt noch von der Farbe her natürlich bedeutend dunkler. Auch das Fett ist bedeutend dunkler. Mhm. Und ist auch so von der Konsistenz her etwas trockener. Ja. Der andere riesig, richtig gut reißen und der zerbröckelt so beim Reißen. Das ist so richtig so fest. Ja. Und auch sehniger ist es. Hat nicht nur so einen Fettrand, sondern auch innen drin so schön durchwachsen. Also schön marmoriert. Mhm. Riecht auch etwas intensiver. Ja. Mhm. Also ganz. Oh, das Fett ist auch super. Das Fett hat einen richtig angenehmen Geschmack. Mhm. Finde ich auch. Das schmeckt so richtig wie das Fleisch nebendran. Mhm. Mhm. Ganz ausgezeichnet. Mhm. Sehr gut. Ja, wir hatten ja da bei unserem Mallorca-Aufenthalt haben wir doch Unmengen davon verzehrt. Und jetzt natürlich auch preislich da auch sehr, sehr interessant ist, dort das Lokal zu kaufen. Ja, also ich sag noch einiges mal zu diesem Schwein, zu diesem Schwein, zu diesem Schinken. Der ist halt 5 Jahre dann anschließend getrocknet worden. Also das ist ein reinrassiges, freilaufendes Eichelschwein aus Rabuco ist der Ort. Wir wissen also gar den Ort, fehlt nur noch der Name des Schweins. Also aus Sierra de Aracena. Die Eichel. Daher kommt halt die Schwarze. Moment mal. Nee, Entschuldigung. Ich rede Unsinn. Es sind nicht 5 Jahre, 3 Jahre gereift. Mhm. 3 Jahre gereift. Und eben die Farbe und der Geschmack kommen halt von der besonderen Ernährung dieses Schweins und auch, dass es eben doch sehr frei gehalten wird. Die Schweine sind an sich auch schon sehr, sehr teuer, denn die müssen gezüchtet werden. Das ist eigentlich eine besondere Züchtung und das klappt nicht immer, dass die richtig schwarz sind. Okay. Also 75% müssen sie schwarz sein also dann gelten sie als Iberico-Schweine und das klappt halt nicht immer. Das ist schon aufwendig. Aber ich glaube, vom Geschmack her lohnt es sich. Auf jeden Fall. Und es ist auch leicht süßlich, finde ich. Ja, findest du? Es hat einen etwas süßen Geschmack. Das war es. Okay. Er muss von den Eicheln kommen. Weiß es nicht. Also schon klasse. Finde ich. Also ich wusste mir das nicht jeden Tag leisten, weil es dann einfach zu teuer würde. Und das kann man mal als Delikatesse, als Vorspeise essen. Ich mal gucken, was so ein iberisches Schweinchen denn kostet. Also sagen sie nicht so ganz präzise. Aber die sagen so, das 2- bis 7-fache eines normalen Hausschweines. Okay. Oh, bis 2005 konnte man in den USA nicht kaufen. Das Iberisch, also den Schinken oder das Schwein? Den Schinken. Okay, aber wie kam das? War verboten. Mhm. Ja, und Schutz. Um gegen welches amerikanische Produkt denn herzuhalten? Ahnung. Meistens schützen die ja bloß, weil die was anderes haben. Mhm. Was Ähnliches ist, aber jetzt gerade Schwein ist ja in den USA. Illegal verkauft dort. Mhm. Illegal but delicious. Gibt es einen Film sogar, wo das thematisiert wird. Okay. Tja, nicht schlecht. Und jetzt geht's aber seit 2005. Eine Firma darf das machen. Mhm. Überlegen Sie schon auch. Embutidos y Jamones Fermín in Salamanca. Die sind akzeptiert worden vom United States Department of Agriculture. Und können den jetzt zu Höchstpreisen verkaufen. Aber wundert mich, weil 2007 ging es jetzt los. Ach so, erst nach 2008. Ja, 2007 erlaubt und 2008 haben sie erst angefangen. Mhm. Boah, $96 das Pfund. 500 Gramm, wow. Ja gut, dass wir in Europa leben hier. Leute, lasst euch diesen gemeinsamen Markt nicht ausreden. Das ist schon das Paradies. Genau, das ist schon ganz gut, ja. Ja. Klasse. Mhm. Also muss ich wirklich sagen, großes Lob. Mhm. Und dieses Schwein, ja. Und dieses Schwein. Ja, wie gesagt, in Mallorca waren diese Schweine auch, wurden die auch aufgezogen und da gab es halt viele Schweinetransporte nach Mallorca immer schon, ja. Früher, als eben Frédéric Chopin und Georges Sand da Urlaub machen wollten nach Mallorca, mussten sie aufs Schweineschiff, weil es noch keinen Flughafen gab und man nur mit dem Schweinetransport dahin konnte. Und das fand Frédéric Chopin schon sehr eigenartig. Für so einen schönen Geist im Schweinetransport. Das hat ihn nicht von Mallorca überzeugt. Ja. Die sind auch nicht ganz so groß, kommen ja irgendwie schon vor, gell? Ich wundere es dafür, ob in den USA einen Markt dafür gibt. Ja, für gutes Essen gibt es immer einen Markt. Mhm. Also das... ich habe hier gerade eine Anzeige gefunden, jemand, der ein Iberico-Schwein verkauft. Genau, mit Vollblutabstimmungspapieren, also scheinbar ist auch da die Abstimmung sehr wichtig. Gell? Ja, ja, sicher. Hat natürlich das wertvolle Fett in den Muskeln, logischerweise, darum schmeckt es auch so gut. Mhm. Und genau, zwei Stück kosten 950 Euro. Das geht ja sogar noch. 450 Euro pro Schwein, also 475 Euro pro Schwein. Und hast du auch das ganze Schwein. Mhm. Aber die sind nicht so groß, gell? Was haben die denn an Gewicht? Die müssen doch eigentlich da stehen, wenn die es verkaufen wollen. Ich guck gerade. Gibt vielleicht auch einen Wikipedia-Artikel zum Iberico-Schwein. Ich habe jetzt mich nur mit dem Schinken beschäftigt. Iberico-Schwein, wie schwer die werden. Ich glaube, die sind kleiner. Die sind, also sehen ja auch hier optisch sehr klein aus. Bla bla. Ja, also ich denke, es lohnt sich. Definitiv, ja. Sehr gut. Ja. Aber wunderlich hat in den USA, weil die essen ja mehr Rind als Schwein, dass die da erst so spät sozusagen auf das Schwein gekommen sind. Mhm. Ja. Im KDW gibt es natürlich die Bellotas von dem führenden Hersteller. Ja. Cinco Juntos ist der führende Hersteller. Deshalb ich sagte, es sah da vorhin 5 und deshalb habe ich dann gedacht, oh, das ist 5 Jahre, nee, es sind aber nur 3 Jahre. Juntos, ist diese große Firma, die halt Schinken in Spanien herstellt. Okay. So. Ja. Sehr lecker. Sehr lecker. Aber wir kriegen andere leckere noch. Nicht ganz so außergewöhnlich teuer. Wir kommen noch den Pyrenäen-Schinken, der sogenannte Bayonne-Schinken, weil der in Bayonne verkauft wird. Dazu muss man wissen, Bayonne gilt zwar so ein bisschen als Hauptstadt französischen Baskenlandes, aber in Bayonne sprach die Bevölkerung eigentlich immer gaskonisch. Das ist nämlich eine gaskonische Handelsbastion dort gewesen. Und insbesondere auch auf dem Markt. Die Schinken wurden natürlich nicht in Bayonne hergestellt, sondern nur auf dem Markt verkauft. Und da ist nämlich auch die Tradition, dass man halt Schweine hatte auf den Weiden und dann natürlich auf den Bergen wieder höher gelegene Gegend diese Lufttrocknung machen konnte, wie auch bei dem Serrano-Schinken. Mhm. Aber es ist halt jetzt die französische Variante. Ja, Moment, da gibt es auch noch einen Unterschied. Das wird relativ kalt getrocknet, also bei kalten Temperaturen, und die Luftfeuchtigkeit ist bedeutend höher. Ja, ja. Also das ist also nicht ähnlich von der Lagerung oder von der Reifung, sondern dass die haben halt ein anderes Reifungskonzept. Und? Ja, noch was also sagen? Es gibt keinen Salzrand, sondern einen Schmalz und noch irgendwas im Rand. Mhm. Mehl, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Mhm. Genau, also die versiegeln das sozusagen anders, anders machen das mit Salz und die machen sozusagen eine Fettmehlschicht außenrum und dadurch reift er halt darin. Und das baskische Wort ist Shingara und man hört schon das deutsche Wort Schinken aus. Ich habe mir gedacht, aber wie kommt das, dass das Shingara heißt? Irgendwie hat man den Eindruck, dass da irgend so eine Verwandtschaft zum Deutschen ist. Und ja, wie gesagt, sehr bekannt dort. Nun muss man auch wissen, ich sehe gerade, die Schweine kommen sogar aus der Gascogne, aus der Gegend von Arthès, das liegt am Rand des Baskenlands. Also tatsächlich. Und dann werden die natürlich da getrocknet, dann vielleicht eher an den Bergen. Und da ist natürlich so, dass man natürlich auch dass der Wind vom Meer auch geht. Genau, richtig, ja. Und das schafft natürlich möglicherweise auch noch zusätzlich, dass vielleicht das Meersalz dort, ich weiß es nicht, aber das könnte natürlich noch eine Rolle spielen. Da hast du recht, ja. Aber wie gesagt, das Komische, also das Interessante daran war, dass er eigentlich so in Schmalz und also quasi im eigenen Fett sozusagen eingerieben ist mit Mehl, um halt da die schützende Schicht zu bilden. Genau, auch 12 Monate Reifung in der Regel. Und die Schweine werden auch besonders gefüttert. Wie werden die gefüttert? Mit was? Also mit Getreide. Ah, okay. Und zwar 9 Monate lang ausschließlich mit Getreide. Das ist auch... Die bekommen also keinen Ferkelstarter, ja? Ja, vielleicht am Anfang. Aber dann kriegen sie 9 Monate lang nur noch Getreide. Das macht auch die Qualität aus. Also weil die Schweine eben auch sehr gut ernährt worden sind. Und ja, kann man sich natürlich jetzt hier mal geben. Das müsste ja doch sein, nicht, dass ich hier irgendwie was, Bayerner Schinken. Und vor allen Dingen Bayerner Schinken, das habe ich jetzt nicht genommen, den gibt es in vielfacher Weise noch aromatisiert. Aromatisiert. Ja. Also als ich dort unten war, ich habe ja da geforscht im französischen Baskenland, da habe ich mir immer da im Kaufhaus des Vertrauens, dann auch die verschiedenen Sorten, also Pfeffer vor allen Dingen. Aber es gibt auch mit Knoblauch, Bärlauch und alles möglichen anderen. Ja, riecht erstmal etwas milder. Ist auch etwas feuchter, also der lässt sich wieder sehr, sehr gut zerteilen. Der zerbröselt nicht so. Hat auch einen wunderschönen Abgang. Sehr salziger Abgang. Aber bleibt sehr lange. Ganz toll. Also wenn du jetzt, glaube ich, den Serrano, den Parma und den neben dran legen würdest, würdest du keinen Unterschied sehen. Ja. Sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ja. Gut, es kann natürlich jetzt auch nur in dem Stück liegen, dass das sehr, sehr stark marmoriert ist und auch in der Mitte durch den Fettrand getrennt. Ja. Aber doch, es riecht. Ach, es gibt ja doch einen Wikipedia-Artikel, der heißt nur Bayonne-Schinken. Ah. Da mache ich dann nochmal einen extra Eintrag. Wir hatten da was anderes genommen. Weil der Wikipedia-Artikel Bayonne-Schinken heißt. Aber komischerweise im KDW steht dann Bayonne-Schinken und ich kannte den auch noch als Bayonne-Schinken. Was ist denn jetzt plötzlich Bayonne? Hier auf dem Kassenbon steht auch Bayonne-Schinken. Okay. Wenn es Bayonne-Schinken heißt. Ich finde, Bayonne-Schinken ist auch nicht so richtiges Deutsch. Also Bayonne-Schinken wäre richtiges Deutsch. Aber ich, so Eingriffe in die Wikipedia. Ist immer schwierig. Und ich meine, Bayonne-Schinken ist auch die korrekte Übersetzung für Jambon de Bayonne oder baskisch Bayonne-Koschinger. Also, das mit dem Bayonne-Schinken ist seltsam. Der hat aber einen längeren Abgang, also muss ich sagen, der schmeckt länger als die anderen beiden. Ja. Vielleicht ist es auch nur das Salz, was da verwendet wird. Ja. Achso, Moment, da stand noch was auf dem Etikett. Das habe ich extra fotografiert vom Bayonne-Schinken. Bayonne-Schinken aus den Pyrenäen, eine Delikatesse für Kenner. Gut, das war jetzt nicht so interessant, aber auf dem französischen Etikett steht Jambon sec supérieur mit Trockensalz gesalzt. Okay. Frage ich mich jetzt, wann und wo? Zu wann wurde denn gesalzen? Also wie gesagt, wenn er aufgehängt wird. Ich denke, wenn er aufgehängt wird, wird er doch mit dieser Fett Mehlschicht da zugeklebt oder zugekleistert. Ja, das auch, aber da ist wahrscheinlich Salz mit dabei. Das kann natürlich gut möglich sein, ja. Da ist Salz wahrscheinlich mit dabei und deshalb eben, ja. Ja, kann man jedenfalls auch empfehlen. Mhm. Ja. Chambon de Bayonne. Bayonne Ham auf Englisch. Und hat PGI-Status. Das ist jetzt der nicht ganz so gute. Also die Wikipedia schreibt natürlich auch, dass sie also die Schweine spezielle, also eine artgerechte Aufzucht genießen. Mhm. Mhm. Aber ich denke, bei guten Schinken kannst du, glaube ich, musst du auch eine vernünftige Aufzucht des Schweines haben. Man sieht es ja beim Iberico-Schwein und bei anderen Premium-Schweinen. Sonst kriegst du nicht so einen guten Schinken daraus. Mhm. Ja, muss aber auch vor Ort alles verarbeitet werden. Okay. Auch bei PGI. Also der Unterschied ist, naja, das ist nicht ganz so top wie PDO, was die Qualität, also muss nur eine spezifische Qualität sein, okay, die was mit dem mit den lokalen Traditionen zu tun hat. Es muss nicht ausschließlich dort so hergestellt werden. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Jetzt kommt noch eine Steigerung. Mhm. Muss ich mal gucken, ob es da einen Wikipedia-Artikel gibt. Auch ein Schinken, den ich auch in Frankreich kennengelernt habe, auch der in Bayonne. Mhm. Und zwar einfach nur, weil irgendwie war ich mal irgendwo und dann gab es halt den Bayonner Schinken gerade nicht. Und irgendwer hat dann gesagt, nimm doch mal den korsischen, mhm, korsischer Bergschinken. Und der kommt jetzt als nächstes. Also der ist auch eine typische Spezialität. Und natürlich auch schwierig, weil Korsika natürlich auch nicht so groß ist. Ja. Und auf so einer Insel mit den Schweinen, ja, auch sehr gebirgig. Ja, und Bergschinken glaube ich auch wieder, weil die Verarbeitung wieder in höheren Lagen, als Lufttrocknen. Ja, gut, das macht ja Sinn. Dort stattfindet, das weiß ich nicht genau. Also, bitte. Danke. Und den gibt es auch aromatisiert. Mhm. Und warum finde ich da nichts in der Wikipedia drüber? Das kann doch gar nicht sein. Also irgendwie muss ich da nochmal die Englische bemühen. Da bin ich ja fündiger geworden. Meistens. Also Corsican Ham. Nix. Okay, aber das ist wiederum auch wieder ein luftgetrockneter. Mhm. Sieht erstmal optisch wieder auch aus wie die anderen. Mhm. Aber riecht etwas anders. Und schmeckt auch anders, wirst du gleich merken. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst. Oh ja. Was ist das, salziger? Nee. Nee. Das ist irgendwie, ist da irgendein Schimmel drauf gewesen? Nee. Nee. Ist das bestimmte Kräuter? Ja, aber es sind Kräuter. Ein Kräuter und der hat ein bisschen süßlichen Geschmack. Ja, definitiv, der ist süßlich, ja. Ja. Jetzt gucke ich mal unten das Fett. Ja, und dem Fett ist es auch sehr, sehr süßlich. Ja. Lässt sich auch wieder sehr, ja, sehr feucht, also lässt sich gut ziehen, bröckelt nicht so. Also Prisutto heißt der auf Korsisch. Mhm. Prisutto, aber leider fehlt dazu die deutsche, in der deutschen Wikipedia ein Artikel. Mhm. Aber natürlich in der korsischen Wikipedia ist einer. Es steht nur Prisutto und das Specialità di una Gastronomia Corsa, also eine korsische Spezialität. Mhm. Der französische Artikel ist ein bisschen länger. Mehrere Monate wird er getrocknet. Und 12 bis 18 Monate ist die weitere Verarbeitung, also die sogenannte Salzung. Okay, also. Wird genau. Dann auch also dementsprechend wieder in Salzkruste. Ja. Genau. Leider Auf Katalanisch gibt es noch einen Beitrag, vielleicht liest man da mehr. Mhm. Nee. Ich dachte, den gibt es nur als Kochschinken. Also ich sehe ab und zu in der Fleischtheke gibt es ja diesen korsischen Schinken. Ja, den gibt es auch als Kochschinken, aber ich wollte ja keinen Kochschinken nehmen, deshalb habe ich diesen genommen. Und den gibt es halt in Frankreich zumindest auch in aromatisiert. Ja. Ja, korsischer Schinken, genau. Also kriegst du auch traditionsmäßig wie in Spanien auf diesem das ganze Gebein. Ich habe hier gerade ein schönes Foto gefunden bei Flickr, wie jemand da traditionsmäßig da das abschneidet, also auch ein ähnliches Messer wie beim Serrano. Ja. Sieht alles sehr ähnlich aus, obwohl die Oberfläche eher, die ist, glaube ich, gewürzt. Die hat eine Gewürzmischung drauf. Ja, ich sag ja, also ich kannte den vor allen Dingen, als ich habe ja damals mal diesen Pfefferschinken gerne gegessen, als ich in Frankreich war, in dem Bayonne, und dann gab es irgendwie keinen Bayonne Schinken, und dann gab es aber den Pfefferschinken aus Korsika. Ich habe dir gerade mal einen Link geschickt. Und den gab es jetzt hier im KDW auch, aber ich wollte ja nicht so sehr aromatisierte. Deshalb habe ich jetzt mal nur diesen genommen. Ah ja, genau. Man sieht hier vorne definitiv, dass der eine Würzmischung drauf hat. Ja. Es sieht eher aus wie so Paprika und Kräuter. Ja. Ja. Vielleicht ist da immer Gewürzmischung drauf. Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich den ungewürzten gekauft. Mhm. Aber es kann sein, dass der auch irgendwie mit Kräutern behandelt ist. Mhm. Also könnte ich mir gut vorstellen. So, was haben wir als nächstes? Ja, wir haben als nächstes den Norcino. Norcino? Norcino. Und aus Norcia in Mittelitalien, etwas nordöstlich von Rom. Norcia ist sehr abgelegen. Nursia ist der lateinische Name. Da weiß man Benedikt von Nursia, nämlich der Mensch, der den Benediktinerorden gegründet hat, kommt daher. Und es ist wirklich eine sehr abgelegene Gegend. Ich habe da geforscht, weil das Sprachgebiet ist, mit dem ich beschäftigt habe. Also das Umbrische, das Südostumbrische, und da gehört eben noch Norcia dazu, aber Norcia ist nochmal extra isoliert. Kommt dann nur über so eine kleine Straße hin. Man glaubt gar nicht, dass da noch was ist. Und dann ist da aber viel los, weil das so eine Hochebene ist mit so einem, also mit Bergen drumherum und dann so ein Kessel. Mhm, aber okay. Es ist schon sehr hoch. Okay. Und dann drumherum ist aber noch dieser Rand und dann dieser Kessel. Also landschaftlich traumhaft schön. Mhm. Wirklich schön. Ist auch, also man kann da fantastische Aufnahmen machen. Also ein riesiger Kessel, Talkessel und alles sehr hoch. Und da sind sehr viele Paraglider und ähnliche Leute unterwegs. Okay. Also unheimlich viele, auch deutsche Touristen und englische Touristen, junge Leute, die sich da in den Tod stürzen. Also ich war sehr beeindruckt durch die vielen Paraglider, und leider leidet natürlich die einheimische Bevölkerung darunter. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, dann da Informanten zu finden, und habe das dann auch aufgegeben. Einmal, weil die halt sowieso sehr scheu sind, und dann haben die ja schon so viele Touristen. Da hatte man wenig Interesse. Aber ethnisch ist das auch sehr interessant. Es gibt da ganz alte Traditionen. Man hat so das Gefühl, dass die Leute überhaupt nicht in Kontakt mit der Außenwelt waren. Echt? Bis eben die Paraglider angekommen sind. Mhm. Ist wirklich sehr abgeschnitten. Und zum Beispiel eine Graffiti-Tradition. Aha. Und zwar ist nicht eine Graffiti-Tradition, so wie wir das kennen. Die Graffitis, die wir so kennen, diese bunten, gehen ja so auf die 70er Jahre zurück und auch mehr so auf Lateinamerika. Wo auch das nicht seinen Anfang genommen hat, sondern natürlich hat das schon, gab es ja schon zur römischen Zeit Graffiti. Mhm. Und diese Tradition aus Rom, wo wir ja noch Spuren finden in Pompeji, die hat sich in Norcia fortgesetzt. Über das Mittelalter bis in die Neuzeit, und es gibt überall beschmierte Wände im ganzen Ort. Und zwar zum Teil Wandschmierereien, die schon sehr alt sind. Die also zum Teil, also das verwittert natürlich mit der Zeit, aber zum Teil tatsächlich 100 oder mehr Jahre alt sind. Und das fand ich schon sehr interessant. Also, und oft auch im Dialekt, das wird also normalerweise im Dialekt da gemalt. Und das ist dann eine sehr alte, lange Tradition, die natürlich von unseren Paraglidern überhaupt nicht beachtet wird. Und vor allen Dingen isst man da gut. Okay. Und dort haben sie natürlich auch, in der Hochebene konnte man eben auch Tiere züchten. Und weil man so nah an Rom war, ist da ein reger Handel entstanden. Und zwar einmal hat man nach Rom Eis geschleppt. Also noch Eis? elektrischen Kühlschränke gab. Mhm. Da musste man halt Eis, also wurde dann eingelagert im Winter, mhm, und dann im Sommer nach Rom geschafft. Wow. Also richtig so Eisblöcke. Mhm. Hat man auch in Norditalien gemacht, also gibt es da auch die Speiseeistradition. Und um Speiseeis herzustellen, brauchte man halt die Kühlung. Mhm. Und das war auch in Norcia ganz wichtig. Und aber auch im Tier und anderes. Und so ist halt auch in Rom und dann überall in Italien bekannt geworden, eben die Produkte, also Norcino, wird von vielen Italienern gleichbedeutend verstanden mit Schinken und Wurst. Okay. Und ja, den Schinken, den Norcino, habe ich hier mitgebracht. Also ich kannte unter Norcino eigentlich ganz ehrlich gesagt nur die Salami. Ja, es gibt Salami und beides heißt Norcino, weil es aus Norcia kommt. Okay. Das ist das Adjektiv zu Norcia, das Norcinische sozusagen. Und ja. Die Salami ist sehr fettig, die hat sehr, sehr viele Fettstückchen drin. Das ist alles sehr fettig auch, das stimmt. Das ist das Einzige, was ich kannte. Gibt es ja traditionsweise mit diesem weißen, geschimmelten Rand. Ich habe auch schon überlegt, wir müssen mal irgendwann, nicht als nächstes, aber irgendwann auch was über Salami machen. Also das ist auch... Oh, der riecht aber auch sehr süßlich. Sehr süßlicher Geruch, genau, ganz typisch. Auch etwas feuchter, man merkt, lässt sich gut ziehen, also sehr gut reißen. Auch schön mit Fett durchsetzt. Ein sehr interessanter Nachgeschmack. Ich finde so, der erste Geschmack ist nicht so spannend, aber der Nachgeschmack ist toll. Der erste Geschmack ist sehr kräutrig, salzig. Und dann gibt es so einen rauchigen, süßlichen Nachgeschmack. Ja. Ja, und weil man eben seit langer Tradition eben Schweinefleischprodukte aus Norcia nach Rom schafft, gibt es die Bezeichnung Norcineria. Also Norcineria ist sozusagen die Fleisch- und Wurstproduktion, die ursprünglich auf Norcia zurückgeht, aber das ist inzwischen so auch so ein allgemeiner Name in Italien für Fleisch- und Wurstproduktion. Also für Produktion oder Produkte? Produkte. Produkte, Norcineria. Das heißt, unter Umständen steht es bei einem Metzger noch mit dran? Ja, genau. Beim Metzger steht mit dran, so genau wie beim Frankreich dann Charcuterie, also Wurstware, nochmal extra ausgeführt wird. Kannst du eine Metzgerei in Italien sehen, da steht Norcineria drauf. Das heißt, die stellen auch Würste her. Okay. Ja, und das ist halt jetzt aber ursprünglich aus Norcia und eben auch dieser Schinken und die Salami sind halt ganz berühmt. Und inzwischen kommen die nicht nur aus Norcia, weil es auch sehr klein ist, sondern auch aus den Nachbarregionen. Okay. Norcineria betrifft eben Umbrien, Toskana, Lazio. Ja. Der Nachgeschmack hält sehr, sehr lange an. Also der ist sehr lange im Mund. Das ist richtig ergiebig. Ja. Und ist wirklich klasse. Und der Schinken ist jetzt auch geschützt. Das heißt, in der Norcino oder Prosciutto di Norcia draufsteht, muss es auch aus Norcia kommen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wir haben nämlich als letzten Schinken nochmal was aus Norcia. Okay. Aber den können wir erst als letzten essen. Aus geschmacklichen Gründen. Jetzt kommt was anderes sehr Schönes, wie ich finde. Nämlich wieder ein bekannter Schinken, den alle schon mal gehört haben. Nämlich den San Daniele. Ja, San Daniele liegt in Norditalien, wir springen also ein bisschen in Friaul. Und ja, dort wird halt Schinken hergestellt. Und den geben wir uns jetzt mal zum Besten, würde ich sagen. Bin ich mal gespannt, weil der wird ja auch benutzt für ein spezielles italienisches Gericht. Ja, ja, klar. Na, dieser ist eben auch, das ist natürlich nordwestlich von Umbrien, von Udine, und Udine, nicht Umbrien, in Friaul. Udine ist die Hauptstadt von Friaul. Und da gibt es auch ganz starke Einschränkungen. Das müssen nämlich bestimmte Schweinerassen sein, also sehr eingeschränkt. Und da ist genau geregelt, wie die aufgezüchtet werden müssen, wie die gemästet werden müssen. die alt sein müssen, dass sie geschlachtet werden. Dann werden die ganz ausbluten gelassen und so. Und es sind halt ganz ein ganz, ganz feste Produktions, ganz fester Produktionsritus. Man kann auch ganz sicher sein, im Gegensatz zu anderen Schinken, dass dieser Schinken wirklich daherkommt. Und der ist eigentlich gar nicht so teuer für die eigentlich sehr gute Qualität. Also, ich weiß, woher ich ihn kenne. Es gibt so ein Gericht, das sieht, das ist, ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Das ist so ein, das sieht aus wie so ein türkisches Fladenbrot. Ist aber, kommt aus Italien und heißt Sinciata. Schreib das mal in den Chat rein. Schreib mir das mal in den Chat rein. Weil ich habe nämlich hier ein gespeichertes Rezept, wie man auch dieses Brot herstellt. Hier ist dein Schinkenanteil. Genau. Und weil dieses Brot hat irgendwie nämlich irgendeinen Milchanteil. Das ist so ein bisschen eine Art Milchbrot. Und den isst man dazu. Und mit Feigen wohl. Das ist so, was ich, habe ich extra mal abgespeichert. Und dazu braucht man genau diesen Schinken. Weil das Schöne an diesem Schinken ist, der ist recht süßlich. Ja. Wird übrigens auch mit der Mischung aus Mehl, Schmalz, Salz und Pfeffer bestrichen. Und dann mindestens 8 Monate luftgetrocknet. Ist von der Konsistenz etwas fester als die anderen. Da hast du richtig was zu kauen, obwohl er total gut beschnitten ist. Auch sehr feucht. Farblich eher dunkler als die Serrano und Konsorten, die wir vorher hatten. Sehr wenig Fett und sehr helles Fett auch. Ja. Wie spricht man dieses Brot denn richtig aus? Ich hab, muss mal gucken. Ich habe mich so dem. Ach, die Schiacciata. Schiacciata. Das ist so ein Art Fladenbrot, oder? Ja, ja. Schiacciata. Aber im Gegensatz zum Fladenbrot wird das irgendwie mit Milch gemacht. Also da machst du statt Wasser, also natürlich auch ein bisschen Wasser rein, machst du auch etwas lauwarme Milch mit rein, um diesen. Um diesen, dieses Brot herzustellen. Das ist aber aus Ligurien, also relativ weit weg von San Daniele, aber gut. Es gibt auch in Venedig die Fugassa. Das ist das Pendant in Venedig. Das liegt natürlich nah dabei. Okay, wie heißt das dann? Ein Venedig als Fugassa. Ist geschrieben, das müssen wir verlinken. Fugas. Gibt es leider keinen Artikel. F-U-G-A-S-S. So habe ich es auch. Ah, Fugas. Und das ist eben, was im Italienisch Focaccia heißt. Und Focaccia und Scacciata ist eigentlich das Gleiche. Ist es auch mit Milch gemacht? Guck mal. Fugasa Bread Recipe. Das kann anders sein. Das, die Rezepte variieren ja in Italien von Region zu Region. Oh Gott, mal Cups. Lukewarm Water. Nee, das ist scheinbar. Naja, kann ja sein, dass die ligurische Schiacciata da nochmal andere. Wir gucken uns das mal auf Italienisch an. In der italienischen Wikipedia wird es dann richtig stehen. Machen, dann musst du uns aber dazu Auskunft geben. Ja. Naja, Focaccia Schiacciata, doch wird das Gleiche. Ist das Gleiche, ja. Ja, und eigentlich nur besteht es aus Mehl, Wasser, aus Wasser, Hefe, okay, und Salz. Ich dachte nämlich aus Milch. Ja, es gibt vielleicht, es gibt ja hier Unterarten, da steht immer dabei, was da noch dazu kommt. Olio d'oliva, also Olivenöl und Salz. Da müsste man jetzt, Käse. Dann kommen wir schon in Richtung Milch. Susa ist süß. Also offenbar kann man da verschiedene Varianten machen und offensichtlich auch eine mit Milch. Ja, warum nicht? Wenn man Käse dran tun kann, kann man auch Milch dran tun. Ja. Also. Genau. Also wie gesagt, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Und das ist halt der Grund, warum ich diesen Schinken halt kennengelernt habe, wegen halt dieses Gerichtes. Aha. Ja, das war ganz vernünftig. Also isst man zu dem, habe ich richtig verstanden, dann isst man irgendwie dazu. Genau, also man macht, ich kann es noch ganz kurz mal sagen, was man halt macht. Man macht halt dieses Brot, das backt man halt. Mhm. Und dann wird dann das Brot belegt sozusagen mit Feigen, Senf, glaube ich, Walnüssen, diesen Daniel-Schinken und gerösteten Pinienkerne, Olivenöl und Salz, Pfeffer. Und das wird dann, das Brot wird kurz angeröstet. Dann kommen die Zutaten damit da rein und dann wird zum Schluss dann Salz, Pfeffer und Olivenöl drüber gemacht. Mhm. Das kenne ich so als, ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine traditionsreiche Vorspeise. Mhm. Manche sagten mir auch, da muss irgendwie Fenchel mit rein, aber ich habe nicht verstanden, in welchem Zusammenhang. Ah, warte mal, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Jetzt verstehe ich, jetzt macht das auch Sinn. Da kommen keine Fenchel rein, da kommen Fenchelsamen rein. Ich hatte einfach ein falsches Rezept, vielleicht habe ich es auch nur falsch aufgeschrieben. Und die Fenchelsamen werden mit den Pinienkernen angeröstet. Ah, okay, vielleicht habe ich das nur falsch gemacht bis dato. Mhm. Gut, kann ja gut möglich sein. Ich bin ja auch nicht allwissend. Und ich habe das nämlich von einem italienischen Freund von mir, von Riccardo, La Giudice, den ich jetzt mal hier mal grüßen kann. Mhm. Seine Mutter hat das immer mal gemacht. Und als wir noch kleiner waren, mit dem war ich zusammen in der Schule. Und ich fand es total lecker. Und darum. Ja. Ja. Ja, klingt ja gut. So. Ja, doch noch ein bisschen weiter südlich nach Italien. Weil wir nicht sagen können, dass immer nur der Norden eine Rolle spielt, aber nicht ganz so weit südlich. Also wir sind halt immer noch in den Marken. In der Nähe von San Marino, auch immer noch in der Nähe der Emilia-Romagna, es ist eben doch die Emilia-Romagna. Da gibt's noch eine Schinkengegend, die sehr unbekannt ist. Das ist also ein Geheimtipp. Gibt es auch nur in der italienischen Wikipedia der Prosciutto di Carpegna. Prosciutto di Carpegna. Nur wenn man jetzt ins KDW geht und sagt, ich hätte gerne Prosciutto di Carpegna, wird man nicht fündig. Denn der wird in Deutschland vermarktet. Unter dem Namen San Leo. Ach, das klingt jetzt sehr unspektakulär. Muss man wissen, es gibt San Marino in den nördlichen Marken. Das ist ein eigener Staat. Der älteste demokratische Staat Europas. Also doch nicht Griechenland. Naja. Gut. Naja, nee, das stimmt nicht ganz. Griechenland ist demokratisch älter, aber es ist eine andere Form der Demokratie. San Marino ist die älteste Republik Europas. Und die ist auf so einem Felsen. Ist eigentlich uneinnehmbar, deshalb konnten die immer ihr eigenes Ding machen. Okay. Ja, weil sie uneinnehmbar waren auf diesem Felsen. Das waren so eine Art, kann man sagen, früher so ländliche Piraten. Okay. Das haben das auch. Eben alles da unter ihren Besitz genommen, so wie eben das manche Raubritter auch gemacht haben, nur denen konnte man nichts, weil sie auf diesem Felsen waren. Und deshalb ist eben San Marino bis heute ein mehr oder weniger unabhängiger Staat. Und direkt gegenüber gibt es noch so einen Felsen, wo so ein Felsen ist. Und ja, mehrere, ja. Das ist San Leo. San Leo, und das ist genau die Gegend, wo die Schinken herkommen, Carpegna. San Leo ist auch sehr bekannt, weil dort auf diesem unannehmbaren Hügel hat man das andersrum gemacht. Da hat man ein Gefängnis gebaut, aus dem keiner ausbrechen konnte. Okay. Weil der dann absteigen musste von diesem steilen Berg. Ja, ja, das ja. Konnte man halt nicht. Gut. Also ein ziemlich schlimmes Gefängnis, man kann es auch noch besichtigen. Mhm. So richtig so Löcher, wo man da reingeschmissen wurde und wo man dann nicht mehr rauskam. Unter anderem war da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte der Cagliostro, dieser bekannte Magier da eingesperrt. Graf von Cagliostro, verfolgt vom Kirchenstaat. Den müssen wir auch mal verlinken, ha? So. Den wir dann verlinken, ja. Und natürlich ist San Leo aus dem Grunde so ein bisschen bekannter und da hat man so wahrscheinlich gedacht fürs Ausland, wir nennen den Schinken von San Leo, aber auf diesem Gefängnishügel ist keine Kuh und kein Schwein und da ist kein Schwein. Ja. Da ist kein Schwein. Und da kann man auch keinen Schinken lagern. Das wird in der Gegend da gemacht. Carpegna eben. Ist der Ort. Und in Italien bekannt, also man kennt das. den Schinken von Carpegna, die Gemeinde dort, und auf dem Hügel hinter der Gemeinde ist halt San Leo. Und wir kennen den hier, also hier wird er verkauft unter San Leo Schinken. San Leo klingt auch wie San Daniele irgendwie. Und ja, können wir auch mal. Wo wird er jetzt probieren? Wird er da jetzt hergestellt oder wird er da getrocknet oder wie? Ja, das ist ja dann unten, wenn man am Berg ist, unten ist ja Weideland, da sind die Schafe. Natürlich meistens im Stall. Und dann kann man dann natürlich die Schinken auch zum Trocknen aushängen. Also das ist halt genau. Die Schweine oder die Schafe hast du gesagt? Schweine. Du hast Schafe gesagt. Schweine. Die Schweine, da unten werden die Schweine, können die Schweine sind ja eher im Stall auch. Und dann kann man das da auch zum Trocknen aufhängen. Also genau, man ist ja nicht so weit von der Emilia Romagna, ist halt die gleiche Schinkentradition. Ja, das ist aber richtig. Ein bisschen südlicher, ja, ein bisschen spezieller. Mhm. Etwas dunkler wieder, finde ich. Dunkler, auch ein bisschen robuster, glaube ich, das Fleisch. Mhm. Ja, ist etwas fester, stimmt. Weil es auch ein bisschen gebirgiger ist. Mhm. Gut, natürlich, wenn die Leute festgenommen hast, die vielleicht gegebenenfalls auch Bauern waren, dann hast du natürlich auch viele Schweine unten rumrennen gehabt. Ja. Die konntest du natürlich dann. Ja, stimmt. Der ist etwas. Also man hat mehr zu kauen. Definitiv. Die Marken sind sehr gebirgig. Mhm. Das ist. Man hat auf jeden Fall definitiv mehr zu kauen. Mhm. Dunkleres Fleisch, auch mehr durchwachsen mit Fett. Ja. Also so richtig kleine Fettstrukturen sehe ich da drin. Mhm. Aber riecht. Also sehr ähnlich wie das Serrano. Ja. Sehr, sehr ähnlich. Ja, ist die gleiche Tradition. Mhm. Aber ich halte das für ein Geheimtipp. Ist sehr gut, finde ich, und kostet halt deutlich weniger. Ja? Ja. Also ist quasi so der Geheimtipp für. Ja, jetzt, wo ich es gesagt habe, wird zum. Gut, bei unseren Millionen von Abonnenten, ja. Ist jetzt klar. Ist, ne? Naja, gut, ich habe gesagt, kostet weniger, stimmt ja gar nicht. Ist ja gleiche Preis. Gleicher Preis. Ja. Aber ich finde, glaube ich, zum kräftigeren Brot. Ist der besser zum Schwarzbrot. Mhm. Der Serrano ist etwas delikater, passt besser zum Weißbrot. Aber den kann ich mir gut vorstellen auf so einer schönen Scheibe Bauernbrot. Ja. Der ist etwas robuster. Ja. Also wie gesagt, italienisch Prosciutto di Carpegna, auch international und deutsch San Leo, warum auch immer. Mhm. Ja. Sehr gut. So, jetzt scheren wir aus. Mhm. Darfst du raten, was das ist? Das erkennst du sofort. Quadratisch praktisch. Ah. Vorher vielleicht noch ein bisschen was essen, dann einen Schluck Wein, weil anderer Geschmack. Ist es, sind wir noch jetzt beim Schwein? Nee. Wir sind beim Rind. Genau. Ein Rinderprodukt wollte ich haben. So, das könnte eine Art Bündnerfleisch sein. Das ist Bündnerfleisch. Ja. Da Bündnerfleisch fast schon ein Internet-Meme ist, müssen wir verlinken. Ist das, warum ist das ein Internet-Meme? Kennst du das nicht? Nein. Also ich spiele es nicht ab, aber das müssen wir verlinken. Ein YouTube-Video. Verhandlungen im Schweizer Nationalrat. Mhm. Also im Parlament. Mhm. Wird verhandelt. Mhm. Und Moment, Nationalrat ist doch gar nicht das Parlament. Nationalrat ist jetzt aber richtig Unsinn. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Da sieht man es wieder. Also es wird im Parlament verhandelt. Ja. Und das entsprechende Regierungsmitglied, was für Wirtschaft zuständig ist, das wechselt ja in der Schweiz dann auch immer. Mhm. Doch, ist die große Kammer des Parlaments. Der Nationalrat ist die große Kammer des Parlaments. Und also ein Regierungsmitglied berichtet und spricht über Bündnerfleisch. Ich lasse das mal kurz einspielen. Während er über Bündnerfleisch spricht, muss er lachen. Das ist großartig. Kommt hier was raus aus diesem Gerät? Ob du das schaffst. Zum Kapitel 2. Der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich. Dazu soll ich schon totlachen, ja? Ja. Ja, das muss man sehen. Hans-Rudolf Merz. sogenannte schweizerische Erläuterung. Das ist gar nicht großartig. Ja. Eine Sternstunde des Parlaments. Zum Zolltarif. Zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Okay, wir verlinken das mal. Das ist ja großartig. Es ist irgendwie gar nichts lustig. Der spricht über Bündnerfleisch. Also Bündnerfleisch ist halt Rinderschinken. Genau. Der halt außen gewürzt ist. Klar, um ihn haltbar zu machen. Ja. Und ja, der wird halt dadurch haltbar gemacht und das wird halt auch importiert und exportiert. Mhm. Spezialität in Norditalien auch. Sogenanntes Bressaola. Genau. Bressaola, so unter dem Namen kann man es hier auch eher kaufen als unter dem alten traditionellen Namen Bündnerfleisch. In Deutschland kriegst du das auch gekauft unter einem ganz anderen Namen. Mhm. Und zwar, wenn du in ein Lebensmittelgeschäft gehst, der das türkisch ist, gibt es sozusagen auch das Basirma. Genau, das ist praktisch dann auch praktisch ein türkisches Bündnerfleisch. Ja. Ist halt einfach rund. Genau, und es kommt eigentlich aus der Valtellina. Das ist ein Tal, ein Alpental an der Grenze zur Schweiz, also Italien-Schweiz. Deshalb ist auch da die Sache mit dem Importieren problematisch, ja. Wichtig, das ist genau an der Grenze. Mhm. Und sehr schön dort, ich war da schon. Auch sprachlich sehr interessant. Da wird halt dort das Bündnerfleisch wegen, weil das eben damals der Freistaat der drei Bünde war, also was dann noch das Tessin zum Teil ergeben hat. Also die alte Eidgenossenschaft und deshalb im Bündnerfleisch, also typisch Schweizer Produkt. Was eigentlich von der Grenze auch aus Norditalien kommt. Darf nur von da kommen, insbesondere wenn es Bressaola heißt. Das Fleisch ist vielleicht nicht ganz so eng, aber die Herkunftsbezeichnung Bressaola ist halt da wichtig. Bressaola ist auch ein typisches norditalienisches Wort. Das sieht man schon an den aufeinandertreffenden Vokalen an der Stelle. Im Übrigen ist das traditionell nicht zwingend Rindfleisch, sondern es gibt auch Pferdefleisch besser. Ah, sehr gut. Muss man auch wissen. Heute kaum noch, weil das sich nicht lohnt. Es gibt einfach da viele mehr Kühe, deshalb machen wir es dann auch von der Kuh. Aber ursprünglich kann das wohl auch aus dem Pferdefleisch sein, also traditionelle Bressaola. Das hat mir mal Schwierigkeiten eingebracht in Italien, wo ich mit Deutschen während meiner Forschung dort essen war, eine Romanistikstudentin, und die war Pferdeliebhaberin und hatte jetzt dieses leckere Bressaola entdeckt. Ja. Und durch meine Bemerkung, dass man das auch von Pferden machen kann, war nicht so interessant. Glaube ich, Veganerin geworden plötzlich. Also ich habe auch schon Leute zum Veganismus gebracht. Ja. Also in der Türkei, also wie gesagt, du kriegst es. Mir schmeckt es sehr gut. Ich mag das ja. Das ist ja so trocken, weil es so trocken gepresst wird. Das ist ja extrem aufwendig, das Fleisch mal so zu pressen, dass du aus der Faser diesen Saft rauskriegst und dann noch dann das nicht anfängt, also dass das Luft trocken ist und nicht anfängt zu schimmeln. Ja. Ich kenne es halt, ich finde, Bündnerfleisch ist halt, wenn du es kaufst, relativ teuer. Ja, sehr teuer. Darum, wie gesagt, gehe ich an diese türkische Alternative. Die es sozusagen gibt. Typischerweise ist es halt so, dann ist die rund und meisten haben die dann noch so eine Art Kräuterrand, sage ich mal. Kannst du es verlinken? Ich kann das, ich habe es schon verlinkt, guck mal, in Zeile Nummer 47. Ah ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kaufe es am liebsten mit Paprika außenrum oder mit Tomatenmark oder Knoblauch, aber es gibt es noch in ganz, ganz verschiedenen Sachen. Es gibt auch manche mit Zimt und Nelken. Das hatte ich mal außersehen gekauft, weil es nämlich aussah, weil es so dunkel war wie Paprika. Mhm. Das passte meiner Meinung nach gar nicht. Ich hatte halt was Herbes erwartet und hatte dann in diesen Nelken-Zimt-Geschmack auf diesem Rindfleisch im Mund. Mhm. Das war keine schönen Tage. Oh, nicht schlecht. Aber ist ein bisschen anders vielleicht doch. Und das ist ja das Wort Pastirma ist ja das, was dann Pastrami ergeben hat. Pastrame, also auf Rumänisch ist ja genau das. Mhm. Und das ist dann zu Pastrami geworden, was es ja in den USA auch gibt. Genau. Und das, wie gesagt, kaufe ich dann gerne am Türken. Mhm. Aber in Deutschland gibt es ja auch sowas. Das ist ja klassisches bei uns, würde ich sagen, Dörrfleisch. Ja, Dörrfleisch. Obwohl das traditionelle Bündnerfleisch noch nicht so richtig ausgedörrt ist. Richtig, aber bei uns sagt man auch zu Dörrfleisch, sagt man ja auch, es kann ja aus verschiedenen Sachen sein. Es muss ja nicht nur Rind sein. Bei uns kann es auch Schwein, Ziege. Ja, aber das ist ja bei den anderen auch so. Das Bresaola, wie gesagt, heute meistens vom Rind, aber ja. Also ist schon, kennt man jetzt also als Deutscher jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nichts Neues, gell? Ja, nichts Neues. Ich muss noch dazu sagen, in Franken ist das auch eine Spezialität, speziell in Oberfranken. Mhm. Da heißt es Zwetschgenbarmes. Wie Zwetschgenbarmes? Zwetschgenbarmes. Barmes, B-A-M-E-S. Ist Barmes steht für eine Barre? Du bist der Mitteldeutschsprecher. Barre? Was soll das heißen? In einer Kastenform. Ein Quadrat, quadratisch. Ja. Aber Zwetschgen ist mehr so die Form einer Zwetschge, weil das auch hinterher, wenn das so gepresst ist, sieht das aus wie so eine Zwetschge, eine große Zwetschge. Mhm. Auch die von der Farbe her, weil es ja auch so dunkel-lila ist. Ja. Dunkel-lila ist. Und das ist da eine Spezialität und ist eigentlich Bündnerfleisch. Zwetschgenbarre. Zwetschgenbarmes. Barmes. Zwetsch. Hab schon. Barmes. Genussregion Oberfranken. Genau. Ich will mal Bilder angucken, wie das aussieht. Ja, das sieht so, stimmt. Ah, okay, so sieht es aus. Also die Franken sagen auch manchmal kurz nur Barmes dazu. Mhm. Aber ich denke, der offizielle Name in Franken, wenn man das kaufen will, irgendwo, ist halt Zwetschgenbarmes. Mhm. Zwetschgenbarmes. Okay, Region, Bamberger Land, Fränkische Schweiz, Steierwald. Zutaten, Aufbewahrung, Haltbarkeit, Herstellung. Sie können diese Spezialität ganzjährig genießen, das freut mich aber. Ja, Rinderschinken, Zwetschgenbarmes. Mhm. Also das ist da ganz typisch. Fränkische Spezialität. Das ist interessant, okay. Mhm. Kann man gut essen. Ja, und wir kehren zum Schluss, das ist jetzt das Letzte hier. Das Letzte? Kehren wir nochmal zurück nach Norcia. Mhm. Ich habe mich dann doch hinreißen lassen, eingedenk des guten Geschmacks. Zu einem scharf aromatisierten Norcino-Schinken, also Prosciutto di Norcia. Scharf aromatisiert. Mhm. Und den müssen wir zum Schluss setzen, weil man danach keinen Geschmack mehr hat. Okay, ist der, also erstmal ist er mit, ich sehe schon, Kräuter. Ja, Kräuter, Pfeffer und Chili ist da dran. Oh, er riecht aber schon sehr, sehr krass. Mhm. Also sehr intensiv. Das Schöne ist da oben, dass die Kräuter sich schön an dieser Rinde festgehaftet haben. Ich gucke gerade, wie ist denn das gemacht? Ah, das ist mit Fett. Mhm. Oder mit bestimmt mit Schweineschmalz. Das ist genau die Geschichte. Schmalz. Genau. Mehl. Ja. Dieser typische Mantel. Mhm. Da wird nicht nur Salz reingetan, sondern auch nur diese Gewürze. Und so wird das dann verkauft und aufgeschnitten wird. Hast du das dran? Och, ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so scharf. Mhm. Ja. Also, eigentlich gut zu essen. Wenn ich das gewusst hätte, dass es so mild ist, hätten wir da noch, glaube ich, anderes haben können. Stimmt, ist nicht so scharf. Aber es roch schärfer, als es doch jetzt schmeckte. Ja. Mhm. Also, Anima hat gemeint, es sei sehr scharf. Nö. Dann habe ich das zum Schluss gelassen, aber ja. Nö, sehr angenehm. Angenehm eigentlich, kann man essen. Mhm. So, ja, ich bin durch. Ich bin eigentlich auch durch, ja. Bist du denn wenigstens einigermaßen satt? Ich bin einigermaßen satt, auf jeden Fall. Wir haben noch gar nicht hingewiesen, was für tolle Butter hier. Ach ja, du hast ja heute wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, Wir haben ja eine Lieblingsmutter, ja? Mhm. Gemeinsam, die unsere Figur sozusagen bestimmt. Ja. Und die gab es da heute hier nicht im Edelkaufhaus. Die ist aus dem Programm genommen worden. Nein, das gibt's doch nicht. Die wollten es bloß durch diese Abrippware hier besser machen, ha? Ach, gibst du mir noch was? Oder natürlich. Machst du mir noch ein bisschen was hier drauf? Na, selbstverständlich. So ach doch, du sollst doch kein trockenes Brot essen. Ja. Bitte. Wo kommen wir denn hin? Guck mal. Und guck mal hier, mit Liebe drauf. Und der französische Käseverkäufer. Ja, der ein geiefter Geschäftsmann war. Ja. Also, nein, haben wir aus dem Programm genommen. Le Président, jetzt haben wir hier Das besser vorlesen. Fleur d'Isigny. Isigny heißt der Ort in Normandie. Ist das auch wieder, wo ein Atomkraftwerk neben dran steht? Genau. Echt? Und da ist überall ein Atomkraftwerk. Das ist die Aufbereitungsanlage. La Hague ist doch direkt da. Oh Gott, muss ich gleich mal verlinken. Ganz schlimm. Naja, Isigny, gibt es auch sehr schön Rohmilch-Camembert aus Isigny. Mhm. Das ist eigentlich die Gegend, wo Camembert hergestellt wird. Es sind da viele Kühe. Gibt es Camembert Calvados, den Apfelschnaps. Äpfel wachsen da auch. Ja, und dann gibt es eben auch gesalzene Butter, weil es auch viel mehr Salz gibt. Mhm. Unterhalb des Atomkraftwerks. Kann man dann auch entsprechende Salzbutter hermachen. Und Le Président kommt da auch her. Ah, okay. Auch zum gleichen Ort. Ich weiß nicht, ob direkt aus dem Ort, aber aus der Region auf jeden Fall. Isigny. Und dann meinte er hier, dann drückte er mir, ist auch schön, die haben die gleiche Farbkennzeichnung wie bei Le Président. Drückte er mir diese grüne Verpackung. Ja. Hinten, die ist ja blau. Die ist blau, richtig. Eine grüne Verpackung, da stand dran Demi-Sel. Das ist ja der ganz feine, ja, das genau. Ganz feine Salz, was du nicht entdeckst. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee. Grober Salz. Ich will, ich weiß, auf Französisch heißt dann Salzkristalle Christo. Mhm. Dann sagte ich, möchte gerne Christo de Sel. Ah, der kennt sich aus. Ja, dann hat er mir die gegeben. Ja, okay. Es gab sie auch. Aber er hat erstmal so für die dummen Deutschen, dann erstmal so ein bisschen arrogant hier. Ja. Nehmt mal hier Demi-Sel. Das andere ist zu krass. Aber ja. Die ist auch sehr schön, ja. Mhm. Also wundert mich, dass auch bei dieser Zimmertemperatur, die so lange am Block bleibt. Mhm. Natürlich sehr hübsch aufgearbeitet, aber die kostet ja nochmal, also die. Die kostet viel Geld. Also die andere ist ja schon sehr teuer. Mhm. Muss man einfach mal so sagen, aber auch sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt das mehr Geld investieren würde. Ja, das lohnt sich nicht. Also ich schmecke jetzt den Unterschied nicht. Ich werde räumlich zu dem Präsidenten zurückkehren, nun weiß ich nicht mehr, wo ich es jetzt kaufen soll. Im Kaufland zum Beispiel. Ja, aber ich habe bei mir kein Kaufland. Na, dann muss ich dir kaufen. Denn bei mir im ehemals Bolle, jetzt Rewe, haben sie die nicht. Echt nicht? Ich dachte, nee. Gut, die Rewe haben die. Und beim Nahkauf erst recht nicht. Okay. Also. Hast du ein Edeka in der Nähe? Nee. Hm. Kaisers. Ah, okay. Ah, stimmt. Das ist da oben an dem Zipfel. Guck mal, was das hier. Gib mal Lage. Wo heißt das Lage? Ja, pass auf, ich gucke mal. Wie heißt der Lage? L-A-A? Lahage. L-A-H-A. Lahage. Ah, ja. Hague. Hague. Das ist so in Belgien. Nein. Das ist doch da oben in der Normandie. Wiederaufbereitungsanlage. Jetzt sehen wir nichts. La. Habe ich das jetzt falsch? Ich habe es noch falsch geschrieben. Ja, ich nehme mal. Doch, das ist sehr dicht dran. Das ist sehr, sag ich doch. Das ist extrem dicht dran. Das war doch genau mein Reden. Und das ist ja eine ganz, diese Wiederaufbauanlage, das ist ja ganz, also wenn du das so vorstellst, man sieht es auf den Bildern, glaube ich, nicht so gut. Die haben das so direkt am Wasser, über dem Wasser, haben so eine Art Plattform da noch, über dem Wasser. Und wenn es irgendwelche Unfälle gibt, dann wird das einfach mehr. Genau, das ist einfach mehr. Ja, also genau das, was man nicht haben möchte. Haben sie da sich ausgedacht, die französischen Ingenieure. Und das ist direkt da. Also kann man auf der Karte, glaube ich, ganz gut sehen. Ja. Das ist dieser Zipfel von der Normandie. Das ist echt um die Ecke. Ja. Aha. Ist auch richtig groß, dass die Aufbauungsanlage, wenn ich gerade gucke, was da so gemacht wird. Mhm. Weißt ja, Betriebsstörungen, Unfälle. Ja. Gab bestimmt nie Gefahr für Mensch und Umwelt. Genau, wir essen weiter die salzige Butter. Deshalb genau. Ist sie wahrscheinlich so salzig. Wir haben einfach die anderen, das glaube ich auch, kannst du nicht mit Salz Radioaktivität runterregeln? Irgendwie, wenn du wenn du radioaktiven Stoffen Salz beimischst, kannst du doch das irgendwie runterregeln. Das könnte sein. Es ist jetzt aber wieder kein Chemiker hier am Start, der uns sowas beantworten könnte. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also ansonsten gibt es schöne Sachen in der Normandie. Wir könnten noch mal im Genusskreis eine ganze Region uns vornehmen. Ja. Normandie wird sich anbieten wegen Camembert, Atomkraftwerke. Genau, da haben wir ein breites Themenspektrum. Calvados, ja, sehr lecker. Die machen auch Cidre. Trinke ich auch gerne. Also da haben wir eigentlich alles zusammen. Gerade im Sommer. Cidre ist natürlich ideal für den Sommer. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich würde erstmal nochmal einen Schluck Wein nehmen. Ja, mach das. Noch ist was da. Wir teilen den Rest auf. Ja, brüderlich. Danke. Wasser habe ich auch noch, wenn Bedarf besteht. Wir haben auch völlig vergessen zu sagen, dass wir heute auch mal wieder nicht gesponsert worden sind. Nein, natürlich nicht. Sondern, dass wir uns für die Community machen. Als Bildungspodcast. Als Bildungspodcast, genau. Ich bin ja Kulturwissenschaftler. Da ist das ja sozusagen meine Dienstaufgabe hier. Genau. Dann müsste mir das alles bezahlen. Das mache ich alles freiwillig. Dementsprechend freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Mhm. Ja. Flatterklicks und alles, was es sonst noch so gibt. Ja. Ja, so richtig häufig werden wir noch nicht gehört. Nee, also das kann besser werden. Das kann besser werden, steigerbar. Ich weiß nicht, weil wir kriegen auch schlecht kein Feedback oder wenig Feedback. Dementsprechend. Wir kriegen Feedback. Ja? Oh ja. Oh, wo du das ansprichst. Wir haben herbe Kritik eingesteckt für den Whisky-Podcast. Oh, ja, ich habe auch Lob fürs Whisky-Podcast. Ein Whisky-Liebhaber, ja, den du auch kennst, früherer Sprecher des Chaos Computer Club, ja, hat mir gesagt, er hätte deinen Namen schon ausgeschaltet, weil wir keine Ahnung gehabt hätten. Mhm. Hat er ein bisschen recht. Ich habe überlegt, wir müssten uns dann für solche Themen doch intensiver fortbereiten. Doch, Experten, kannst du gar nicht. Du meinst Fremd... dann brauchen wir nach Fremdgenießer hier. Mhm. Ja, ist ja okay. Das kann man machen. Gerne. Ja. Also wär zu überlegen. Und dann haben wir auch noch von einer guten Freundin von mir, wurde auch gesagt, sie fand das mit dem Mädchen-Whisky nicht so gut. Das sei sexistisch. Oh, okay. Und dann habe ich dann gemeint, nein, das sei von Hackbeat nicht so gemeint gewesen. Definitiv. Denn er hat ja von sich gesagt, dass er das trinkt. Weil ich, weil es ein Mädchen-Whisky ist, genau. Also, naja. Aber trotzdem würde ich mich doch nochmal entschuldigen. Also wir werden solche Sachen nicht mehr sagen. Auch du, Hackbeat. Auch ich, ja. Das ist keine sexistische Kackscheiße hier. Ja. Also das ist natürlich schon dann der Bemerkung, ist was dran. Muss man nicht sagen. Ja. Aber ansonsten, die anderen Genussgas-Folgen gab es auch positive Kritik. Also wir haben ja auch Fans. Die sind jetzt noch nicht so zahlreich. Und also es gibt immer wieder Leute, denen es gefällt. Das ist uns ja auch. Wir machen es ja für uns. Genau, macht ja auch Spaß. Wir genießen hier die ganze Zeit, da haben wir wenigstens einen Grund. Genau. Er muss ja selber verteidigen, wenn ich esse und zunehme. Ja. Hinterher dann allen Leuten sagen, ja, ich könnte das nicht vermeiden. Genau, es war für den Bildungsauftrag. Genau. Ja, also. Da gebe ich dir vorhin ganz recht. Ja. Ja, sonst noch was Wichtiges? Ich gucke gerade durch unsere Vorbereitung. Da ist mir diesmal, waren wir eigentlich gut vorbereitet, muss man echt sagen, oder? Schon. Wir waren gut vorbereitet. Also diesmal wirklich sehr gut vorbereitet. Ich gucke gerade mal. Ich habe mir noch ein paar Links noch ergänzt. Ja, das wird dann gleich noch machen. Genau, was nachsitzen. Genau, es sind ja, waren eigentlich relativ fleißig. Mhm. Schon gut hier gepflegt. Ja. Ja, was machen wir denn als nächstes Thema? Hast du schon eine Idee? Ja, wir haben überlegt, was Flüssiges zu machen, gell? Mhm. Ich würde gerne mit dir wieder ins Alkoholische gehen. Ja, können wir machen. Haben wir lange nicht, außer wir jetzt eine Flasche Wein dazu getrunken das haben. Das ist richtig. Ich hätte gern Lust, mit dir eine Folge über Gin zu machen. Mhm. Da du ich dich. Das ist was Gefährliches. Das ist was Gefährliches, ja. Da du ja auch jahrelang keinen Gin getrunken hast und jetzt dazu gekommen bist, habe ich eine Lust, eine Folge Gin mit dir zu machen. Eine Folge mit Gin machen. Dubonnet kaufen. Und. Wir hatten ja schon mal in dem Genusscast über Limonaden auch die verschiedenen Tonics dazu. Mhm. Und auch so die neuen Gin-Modegetränke. Dieser Gin mit einem geeisten Espresso drauf. Mhm. Das können wir auch hier herstellen, weil wir haben ja eine Espressomaschine da. Aber wir haben kein Eis. Doch, wir haben doch von unserem freundlichen Nachbar. Mhm, ja, gut, okay. Werden wir bestimmt auch wieder ein bisschen Eis von ihm bekommen. Ja, schön. Und dann machen wir so eine Folge über Gin. Ja, das müssen wir natürlich noch im Sommer machen. Ja, klar, müssen wir auf jeden Fall noch im Sommer machen. Jetzt ist ja... wir sind ja jetzt total busy. Wir haben jetzt erstmal Pfalztour. Ich glaube nicht, dass wir das vom Camp noch schaffen. Nee, vom Camp schaffen wir das auf gar keinen Fall. Nee, da ist zu wenig Zeit. Und dann müssen es auf jeden Fall zwischen Camp und MRMCDs machen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, da irgendwie so gut 14 Tage dazwischen. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall diese Gin-Folge. Das klingt wie ein guter Plan. Ich werde nämlich jetzt noch ein bisschen, noch 2, 3, 4, 5, 6 Sorten Gin nochmal kaufen. Ja. Und dementsprechend mich dann darauf vorbereiten, um da auch. Ja, also du kaufst ja diesmal. Genau, Gin, das ist kein Thema. Ich werde vielleicht nochmal den Fokus auf deutschen Gin legen, weil die Gin-Kultur in Deutschland ist ja auch sehr stark geworden. Ja, aber es ist schon auch eine britische Kultur, so ganz. Ja, aber es ist in Deutschland momentan wieder sehr, sehr in, Gin zu trinken. Also ich möchte den königlichen Cocktail. Den königlichen Cocktail. Den Gin, Dubonnet und eine Scheibe Zitrone. Ja. Den brauche ich. Okay. Also Dubonnet muss ich besorgen. Okay, das kann man sicherlich geben. Oder ich bestelle es im Internet. Okay, dann besorge ich den passenden Gin dazu, einen britischen. Ja. Und dann machen wir das. Ja, ich würde sagen, direkt nach dem Camp. Ja. In der Woche. Das ist eine gute Idee. Vielleicht könnten wir das ja auch auf dem Camp machen. Auf dem Camp könnten wir auch, ja. Wir haben ja... Sendezentrum. Haben ein Sendezentrum, genau. Ja, müssen wir mal überlegen. Das ist, glaube ich, auch gar keine so schlechte Idee. Ja. Dann, also können wir auch spontan. Ich meine, ich kann auch nach Berlin zurückfahren. Ja, ist nicht weit, und, stimmt, ich ja auch. Und dann nochmal was einholen, jetzt sage ich es auch schon. ich bin in der schlechten Einschluss geraten, an noch was einkaufen. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall wird es dann die nächste Folge dann über Flüssiges wieder gehen und diesmal über Gin. Sehr und schön. Wir kriegen... Sehr schönes Thema. Kriegen wir auch so. Das kriegen wir hin. Experten, weil es auch keine Gin-Experten gibt, kaum. Kaum, ja. Ich habe ja 2 Gin-Seminare schon gemacht und Verkostungen, also ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Und auf jeden Fall können wir beide probieren. Ja. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Ich hatte ja auch immer mal Lust auf so einen Filmabend. Das war mal so eine Idee von Christopher Lauer, der in dem einen oder anderen noch bekannt sein dürfte. Mhm. Ex-Pirat. Ja. Vielleicht mache ich das mit ihm nochmal. Ich habe jetzt so ein bisschen, der Kontakt ist halt so ein bisschen abgerissen, weil er jetzt in unterschiedlichen Welten aktiv ist. Aber wir hatten mal vor Urzeiten, als wir noch alle glückliche Piraten waren, die Idee, wir machen mal tatsächlich so einen Filmabend mit dem Film The Queen. Ah. Ist ja ein großartiger Film, ich habe ihn schon gesehen, aber kann man noch mal sehen. Der ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Also diese Schauspielerin, die da die Königin spielt, macht das wirklich sehr distinguiert und sehr schön. Helen. Genau. Ich habe immer keinen. Die spielt auch mal die Bond-Dame bei den James Bond-Filmen. Na, ja. Ich habe kein Namensgedächtnis für Schauspielerinnen, für Schauspieler insgesamt. Nicht. Mhm. Aber Schauspielerinnen vielleicht sogar noch weniger. Jetzt habe ich schon wieder was vielleicht Sexistisches gesagt. Nein, ich habe für Schauspieler kein Namensgedächtnis. Schluss. Für Schauspieler und Schauspielerinnen. So. Aber ich muss sagen, also das sind so manchmal so Schauspieler, die mich beeindrucken, also Mary Streep zum Beispiel finde ich auch immer, muss nicht gerade Mamma Mia sein, aber wenn sie größere Rollen spielt, die auch wirklich tragend sind, wie in Der Teufel trägt Prada und so, so Charakterrollen, das macht sie irgendwie großartig. Und diese Helen Mirren? Ja, genau. Die ist auch klasse, also insbesondere als Königin. Und das sind immer so Rollen, da denkt man sich, meine Güte, also das ist so irgendwie so, wie man sich das vorstellt. Auch ich meine, ähnlich Bruno Ganz als Adolf Hitler. Oh. Das ist, da denkst du immer, das ist nicht Bruno Ganz, gell? Das ist nicht Bruno Ganz. Also das ist super Leistung. Vor allen Dingen so eindringlich gespielt, dass man irgendwie, dass es einem wirklich eiskalt den Rücken runterläuft. Ja. Also das habe ich selten so wahrgenommen. Und wie gesagt, Helen Mirren ist auch großartig als Königin. Also wie gesagt, ich finde die halt immer auch in ihren Bösewicht-Rollen als, wie gesagt, super. Die hat ja auch einen Film gemacht, gab es gleich zwei davon, wo sie auch als taffe Agentin spielt. Red, Retired and Extreme Dangerous. Ist super, also ich glaube, es ist eine Action-Komödie. Und die spielt immer so tolle Charakterrollen, das stimmt schon, ja. Ja, die ist ja auch Theaterschauspielerin. Ich meine, diese Leute sind einfach, können das einfach. Die haben es einfach, sozusagen von der Pike auf gelernt. Ja. Und dann kommt es vielleicht in Filmen sogar nochmal extra gut. Das stimmt. Nicht jeder Theaterschauspieler ist ein guter Filmschauspieler, aber sie gehört auf jeden Fall dazu. Hitchcock, den muss ich auch noch sehen. Oh, ich habe auch nicht gesehen. Hat sie auch mitgespielt. Als Frau von Hitchcock, glaube ich. Okay. Jetzt haben wir so. Ganz tolle. Über sie gesprochen, jetzt müssen wir es natürlich auch verlinken. Wir müssen auch vielleicht müssen wir auch irgendwie nochmal was über Kino machen, weil das ja auch ein Genuss ist. Ja, klar, Filmgenuss. Filmgenuss. Da habe ich ja so einen Hardcore-Extremisten dabei. Mhm. Das wäre so der Spezialexperte für uns. Ich bin auch im Kino, also ich habe mir zwar vorgenommen, nicht mehr ins Kino zu gehen, weil ich einfach das zu unbequem finde und das ist mir zu, inzwischen kann ich zu Hause Sound und Großleinwand auch herstellen. Mhm. Ja, nicht bei mir, aber bei anderen Leuten zu Hause. Und das ist immer schöner, weil dann anhalten kannst, Sachen nochmal hören kannst. Wenn irgendeine Szene ist, die man einfach nochmal hören will, dann geht das. Und es ist immer schwierig, den Kinovorführer davon zu überzeugen, dass man zurückspringt. Genau. Und von daher bin ich also ein Heimkino-Freund geworden. Früher fand ich das total blöd. Weil ich sagte, man braucht das Kinoerlebnis, braucht den großen Leinwand, man braucht den großen Sound. Aber das hast du inzwischen alles zu Hause hin besser. Ja, das stimmt. Mittlerweile ist es sehr, sehr dicht dran, gell? Ja. Aber das wäre auch noch ein Thema. Aber wir müssen jetzt nicht über andere Themen sprechen. Genau. Sagen, das vertagen wir einfach. Das machen wir definitiv. Wie gesagt, nächste Folge. Wenn Leute Vorschläge haben. Gerne, natürlich. Ja. Feedback über die üblichen Kanäle. Ja. Da freuen wir uns natürlich immer sehr, sehr über auch Feedback. Experten können sich einbringen. Genau. Wir laden auch mal gerne Leute in unser Forum mal ein, wenn sich jemand das mal angucken möchte. Genau. Liebend gerne. Ja. Briefe und Fanpost kann man auch hier hinschicken. Ja. Adresse steht auf der Webseite. Genau. Also wer uns nicht per Twitter oder E-Mail erreicht, kann uns auch gerne einen Brief schreiben. Ja. Gut, also danke. Genau, danke dir. Ja, gern. Und dann bis demnächst. Genau, bis demnächst. Ciao. Ciao.